Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir drei Vorbemerkungen. Zunächst werde ich wenig von Modellen und von Theorien sprechen und auch weniger wissenschaftliche Höhenflüge unternehmen, als das heute Morgen der Fall gewesen ist. Mir kommt es im Augenblick und zunächst mehr darauf an, Ihnen einige Tatsachen zu vermitteln und einige Feststellungen zu treffen, aus denen sich dann zum Schluss einige Thesen ergeben, die ich geschlossen vortrage. Es ist möglich, dass angesichts der sachlichen Verknüpfung mit vorausgegangenen Referaten einige Wiederholungen geboten werden. Das lässt sich nicht ganz vermeiden, da ich ja nur das Referat heute Morgen gehört habe. Immerhin hat die Stellung als letzter Referent ja nicht nur Nachteile, als fast letzter, sondern auch Vorteile. Insofern, dass ich ja inzwischen mit geradezu Spezialisten auch zur deutschen Geschichte im Kaiserreich zu tun habe. Unabhängig davon würde ich Ihnen aber doch gerne zu Beginn meiner Ausführungen wenige Hinweise geben über äußere Rahmenbedingungen, mit denen sich der politische Katholizismus im wilhelminischen Deutschland gestellt sah. Ich bitte Sie dazu, die Tafel 1 zur Hand zu nehmen, die Sie eben wohl in diesen Kopien erhalten haben. Worauf es... Die müssen nur noch vorlaufen. Per fotocopie, dove sono? Worauf es mir dabei ankommt, ist Ihnen zu zeigen, wie die verfassungspolitischen Instanzen des Reiches funktionierten und wie politische Entscheidungsorgane sich gegenseitig beeinflusst haben. Also auf einer ganz einfachen Schematik Ihnen dieses einmal zu zeigen, weil erst auf dem Hintergrund der Funktion des Verfassungssystems auch die Rolle der politischen Parteien im wilhelminischen Deutschland erklärbar wird und weil erst im Rahmen dieser Rolle auch die des politischen Katholizismus verständlich wird. Forse è più opportuno di fare una brevissima traduzione, perché altrimenti quelli che stanno solo in italiano forse non comprendono esattamente quello che si intende con quelle tabelle. Dunque diceva innanzitutto Mosè che lui non ci farà una esposizione tanto di modelli e teorie, però vuol enarrare certi fatti e alla fine cercare di concluderne certe tesi. E innanzitutto ci fa vedere una prima tabella proprio per dimostrarci come funzionava, secondo la Costituzione, come funzionava l'impero e come si arrivava a delle decisioni politiche nell'impero bismarckiano. Auf der Tafel sehen Sie zunächst, dass der deutsche Kaiser und der König von Preußen Personalunion miteinander verbunden waren, Kraft der Verfassung. Allein dieser Kaiser, für den Zeitraum, mit dem wir es zu tun haben, Wilhelm II., hatte die Befugnis, den Reichskanzler zu ernennen und zu erlassen. Und darauf kommt es mir nun zunächst an. Der Reichskanzler war gleichzeitig identisch mit dem Ministerpräsidenten von Preußen, mit zwei Ausnahmen, die hier jetzt keine Rolle spielen. Und wenn Sie dann das Schema betrachten, sehen Sie sehr einfach, dass der Reichskanzler die Schlüsselstellung im Verfassungssystem und im politischen System des wilhelminischen Deutschlands besaß. Solange dieser Kanzler das Vertrauen des Kaisers besaß, war er nicht zu stürzen, weder vom Reichstag noch vom Bundesrat. Da aber gleichzeitig dieser Kanzler auch als Ministerpräsident von Preußen Chef einer bundesstaatlichen Regierung und Verwaltung war, besaß er einen enormen Einfluss im Bundesrat. Dieser Bundesrat, dem er als Präsident vorsaß, der alle Gesetze passieren lassen musste, war also gleichsam von ihm gesteuert. Der Kanzler hatte also nicht nur die oberste Reichsverwaltung unter sich als Chef, er war gleichzeitig Ministerpräsident in Preußen, gleichzeitig Vorsitzender des Bundesrats und hatte auf diese Weise die gesamte Fülle der politischen Macht in seiner Hand vereinigt. Daneben spielt der Reichstag eine relativ geringe Rolle. Er hat das Recht, Gesetze einzubringen, den Haushalt zu verabschieden, auch Gesetze abzulehnen. Aber er ist insofern machtlos, als er keinen Einfluss auf die Gestaltung der Regierung und auf Initiativen der Regierung besitzt. Dunque, come vedete qui uno schema, no, della costituzione dell'impero e come funzionava il governo dell'impero e della Prussia. Dunque, alla testa l'imperatore, Deutscher Kaiser, imperatore tedesco, che è sempre il re di Prussia. La Costituzione metteva insieme queste due funzioni. Dall'imperatore dipende il cancelliere, RK-MP vuol dire Reichskanzler, cancelliere dell'impero e de facto in pari tempo primo ministro, ministro-presidente della Prussia. Allora il cancelliere, che è la persona chiave nell'ordinamento costituzionale della Germania di allora, dipende soltanto dall'imperatore. Fin quando lui ha la fiducia dell'imperatore, nessun altro può costringerlo a lasciare il suo posto. Poi, il cancelliere, in quella posizione chiave, ha tre o quattro posti di quasi la stessa grande importanza. Andiamo a sinistra, Vorsitzender, lui è il presidente del Bundesrat, cioè del Consiglio federale, in cui sono rappresentati i 25 governi, dei governi che formano tutti insieme la federazione che praticamente è il Reich. Più al centro c'è scritto di nuovo Vorsitzender, lui è anche Vorsitzender, presidente del Ministero di Stato prussiano, e proprio è la Prussia che comprende i due terzi dell'impero, proprio perché lui c'ha dietro di sé tutto il governo e la burocrazia di questo stato più forte dell'impero, lui c'ha anche quella posizione così importante al Bundesrat. Poi Leiter, più a destra, lui dirige direttamente i pochi dicasteri imperiali che sul livello del Reich sono stati istituiti nel 71. Voi sapete che l'amministrazione diretta dell'impero era molto limitata. A destra poi c'è il Reichstag, il Parlamento centrale, il Parlamento eletto per tutto il Reich, con 397 deputati, che partecipava assieme al Bundesrat, al Consiglio federale, Camera Alta dei Länder, alla legislazione e doveva approvare o no il budget. Allora, in questa costruzione costituzionale, come vedete già da questo schema, il ruolo del Reichstag era insomma limitato, visti i tanti poteri che aveva il cancelliere, perché il Reichstag non poteva né eleggere il cancelliere né costringerlo a dimettersi. Come Moser diceva all'inizio, il cancelliere dipendeva soltanto dall'imperatore e quando aveva la fiducia dell'imperatore poteva restare in carica. Ich will da noch mal zusammenfassen. Einmal wird daraus deutlich die Schlüsselstellung des Kanzlers. Zweitens die Machtlosigkeit des Reichstags. Das war die Konsequenz des monarchischen Systems. Und drittens daraus verständlich die Rolle und die Möglichkeiten, die das Zentrum besaß. Möglichkeiten, die ausschließlich über das Parlament, also über den Reichstag, zu verwirklichen waren. Wenn man einige Blicke auf das sogenannte wilhelminische Deutschland wirft, dann ist zunächst festzustellen, dass der Zeitraum von 1890 bis 1914 der des Höhepunkts der äußeren Machtentfaltung des Deutschen Reiches gewesen ist. Stichwort Weltpolitik. Stichwort Platz an der Sonne. Damit hängt zusammen eine außergewöhnlich optimistische Zeitstimmung. Die innere Entwicklung war gekennzeichnet durch ein Zeitalter wirtschaftlicher Blüte, wenn auch nicht für alle Zweige der Industrie gleichmäßig. Weiterhin durch einen Ausbau der Arbeiterschutzversicherung, durch eine Verbesserung des Lebensstandards. Es gab aber so etwas wie das Streben nach einer Volksgemeinschaft, dieses Streben von der Regierung aus, ist aber nicht realisiert worden. Die Regierung arbeitete wiederholt mit sogenannten Staatsstreichdrohungen, auch wenn sie zunehmend weniger realistisch wurden. Das heißt also mit der Drohung, gegebenenfalls den Reichstag aufzulösen, das Reichstagsrecht, das allgemeine Wahlrecht, wieder abzuschaffen. Ein Blick noch auf das außenpolitische System. 1890, mit Beginn des wilhelminischen Deutschlands, dem sogenannten Neuen Kurs, war der berühmte Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht verlängert worden. Ein Vertrag, dessen Ziel es gewesen war, einen Zwei-Fronten-Krieg zu verhindern. Die Folge war, dass die von Bismarck durchgehaltene Isolierung Frankreichs aufgegeben wurde, dass sehr rasch ein Bündnis Frankreich-Russland zustande kam. Der deutschen Politik ist es in den nächsten 20 Jahren nicht gelungen, ein Bündnis mit England zu erreichen. Italien hat sich in dieser Zeit zunehmend vom Dreibund abgewendet. Damit verblieb allein der Zweibund als außenpolitische Achse, das heißt also die enge Verbindung mit Österreich-Ungarn. Daraus erwuchsen Gefahren für die deutsche Politik wegen der Verwicklung in österreich-ungarische Balkanpolitik, in den österreichisch-russischen Gegensatz und in den österreichisch-türkischen Gegensatz oder auch russisch-türkischen Gegensatz. Genau aus diesen Verwicklungen in die Kraft der Bündnispolitik, das Reich mit hineinbezogen wurde, entstand ja die Juli-Situation von 1914. Und damit ein letztes zu diesem außenpolitischen Konzept. Welche Folgerungen zog die Reichsleitung aus dieser sich außenpolitisch zunehmend verschlechternden Situation? Einmal weitere Aufrüstung, aber Ablehnung militärischer Präventivschläge. Zweitens eine zunehmende Furcht vor der sogenannten Einkreisung. Man fühlte sich bedroht durch außenpolitische Bündnisse zwischen Frankreich und Russland, Frankreich und England, England und Russland, England und Japan. Die Konsequenz war der sogenannte Blankoscheck von 1914 an die österreichischen Bundesgenossen, um nicht den letzten Bündnispartner zu verlieren. Welches Rezept besaß man in Berlin, um gegen diese Konstellation gewappnet zu sein, die man natürlich kommen sah? Man besaß ein einziges Rezept, den sogenannten Schliefenplan, das heißt eine strategische Konzeption für einen Zwei-Fronten-Krieg mit einem Zwei-Phasen-Programm und entsprechender Truppenkonzentrierung. Die Folge dieses Rezepts oder die Voraussetzung für seinen Erfolg war eine frühzeitige Mobilmachung. Die Folge war im Konfliktfall eine Dominanz militärisch-technischer Überlegungen, also eine Verengung des diplomatisch-politischen Spielraums, eingeschlossen eine Verletzung der belgischen Neutralität. Das ist, weiß Gott, sehr grob gesprochen, der Versuch, Ihnen zumindest den außen- und innenpolitischen Hintergrund, die Rahmenbedingungen des Systems abzustecken und jetzt darauf dann die Entwicklung des politischen Katholizismus aufzusetzen. Dunque, per questa esposizione sommaria, da prima morsa ha riassunto i tre punti essenziali della Costituzione, della situazione interna. La posizione chiave del cancelliere, la debolezza del Parlamento e terzo, le possibilità del centro che restavano soltanto nell'ambito della vita parlamentare. Allora tutta l'attività politica del centro doveva svolgersi in questo Parlamento relativamente debole. Poi, per farci comprendere meglio la politica del centro, Mosai ha fatto uno squadro molto complesso e breve della situazione di politica estera di quell'impero. Fra il 1890 e il 1914 questo impero raggiungeva, come voi sapete, la sua maggiore importanza e la sua maggiore forza economica e politica. Basta accennare alla parola Weltpolitik, al concetto di politica mondiale che allora si cercava di inaugurare. Basta anche di ricordare il boom economico che comincia, il nuovo boom che dopo la crisi di cui abbiamo parlato ieri comincia proprio negli anni 90. Nello stesso tempo, come già ieri ricordava Isolo, ulteriori sforzi per una legislazione in favore degli operai, un livello di vita relativamente alto che si sviluppava su queste basi del boom e della legislazione in favore degli operai. Il governo in questo periodo ha minacciato non più così spesso come nel periodo bismarckiano di cambiare la Costituzione, di fare una specie di golpe, colpo di Stato, abolendo eventualmente il diritto al voto universale uguale del Reichstag. Però man mano che la situazione interna diventava più tranquilla, queste minacce venivano di meno. Per la politica estera è caratteristico che proprio all'inizio di questo periodo non venne rinnovato il famoso trattato della controassicurazione con il quale Bismarck aveva cercato di evitare la guerra su due fronti. Conseguenza diretta del non rinnovamento di questo trattato che finiva quella isolazione della Francia che era sempre stato lo scopo primario della politica estera bismarckiana e che già negli anni 90 Russia e Francia si avvicinavano così che poi facevano quella alleanza che Bismarck aveva evitato. Avvicinamento fra Russia e Francia, mentre allo stesso tempo la Germania non riusciva a fare un'alleanza con l'Inghilterra. Tutto questo ventennio è segnato dai tentativi di arrivare ad un'alleanza, però tutti questi tentativi resero senza effetto. La triplice in quel periodo si indeboliva sempre di più perché, come voi sapete meglio di noi, l'Italia in quel periodo man mano si ritirava dalla triplice, così che in effetto rimaneva alla Germania un unico alleato, l'Austria. L'Austria però, che aveva, come sapete, tanti contrasti sia con la Russia, sia con la Turchia, e così che la Germania si trovava sempre nel pericolo di essere poi coinvolto in eventuali contrasti con l'Austria, quello che poi è avvenuto nell'estate del 14, però, vista la situazione generale, i dirigenti tedeschi si sentivano costretti ad appoggiare l'Austria sempre di più perché l'Austria era rimasta proprio l'unico alleato. Le ulteriori conseguenze del governo tedesco di questa situazione politica estera che diventava sempre più difficile, le ulteriori conseguenze c'erano da una parte un riarmo sempre più forte, un aumento dell'esercito sempre più forte, però in pari tempo un chiaro no ad una guerra preventiva. Si sentiva una minaccia, il Reich si sentiva minacciato, perciò queste garanzie e queste promesse all'Austria per mantenere almeno quest'unico alleato e poi infine una sola ricetta per uscire da questa situazione, il famoso piano Schlieffen che voleva quando è necessario fare la guerra su due fronti, in due fasi, un piano Schlieffen che praticamente portava ad un prevalere del pensiero militare su quello politico, una certa dominanza dei pensieri, dei progetti militari, così che quando la Germania finiva in una crisi doveva poi anche rischiare l'occupazione belga perché quella era prevista da quel piano. Allora non più politica ma prevalenza del pensiero militare per l'eventualità di una crisi acuta. Damit einen kurzen Blick noch auf die Entwicklung des deutschen Parteiensystems in diesem Zeitraum. Es hat sich nicht grundlegend verändert, weil dafür drei entscheidende Faktoren unverändert blieben. Und zwar erstens Staatsform und Verfassungsgrundlage, zweitens Wahlrecht und Wahlkreiseinteilung und drittens die sozialen Strukturbedingungen und die wirtschaftliche Sekurität. Kennzeichnend für die parteipolitische Entwicklung blieben einmal die Vielzahl von Parteien, die nicht auf eine Übernahme parlamentarischer Verantwortung drängten, sondern lediglich auf verstärkten Einfluss im Reichstag drängten. Weiterhin bestimmend blieben die starken regionalen Gegensätze, die starken sozialen und die starken konfessionellen Gegensätze. Die Parteien unterschieden sich nicht zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien, sondern zwischen gouvernementalen und antigouvernementalen. Früher hatte man das etwas überspitzt, reichstreu und reichsfeindlich genannt, ein Schimpfwort, mit dem ja auch Bismarck gearbeitet hat, und zwar sehr überlegt und mit großem Erfolg. Die einzige gegenläufige Bewegung im relativ konstanten Parteiengefüge dieser Zeit bildete der Aufstieg der deutschen Sozialdemokratie. Sie konnte zwischen 1890 und 1912 ihren Wahlanteil von 20% auf 35% steigern, nicht aber im vergleichbaren Umfang ihre Mandate im Reichstag. Das war eine Folge des Wahlrechts. Die Zeit des wilhelminischen Deutschlands war fünftens dann parteiengeschichtlich dadurch gekennzeichnet, dass wirtschaftliche und soziale Interessen und Interessenverbände stärker in den Vordergrund traten, auf Kosten verfassungspolitischer Fragen. Sechstens schließlich kam es zu einer organisatorischen Verfestigung und Straffung der Parteien durch Errichtung zentraler Gremien, durch hauptamtliche Funktionäre, durch stärkere Koordination zwischen den Gremien, durch Gewinnung von Einzelmitgliedern mit Beitragszahlungen, durch die Einrichtung von Parteitagen und so weiter. Diese Entwicklung galt auch für das Zentrum der politischen Organisation und Vertretung der großen Mehrheit der deutschen Katholiken, wobei der Akzent stärker auf der Vertretung als auf der Organisation liegt. Die Partei war ähnlich wie die Sozialdemokratie in eine politische und soziale Subkultur eingebettet, so hat man das genannt, in eine Art konfessionell kulturelles Ghetto, auf der die Stabilität der Partei beruhte, aber auch gleichzeitig die Grenzen der Ausdehnung damit angedeutet waren. Dunque, qualche parola per lo sviluppo dei partiti in quel periodo. Bisogna partire dal fatto che in questo periodo il sistema dei partiti non ha subito cambiamenti sostanziali. La relativa stabilità del sistema fu causata dai fatti che sia la forma di Stato e la Costituzione, sia il diritto elettorale, sia la divisione dell'impero nei singoli circoli elettorali e sia le strutture sociali restavano in sostanza quelli che erano stati nel 70. Caratteristico per questa situazione è un numero assai grande di partiti che non si battevano per la piena parlamentarizzazione del sistema, ma soltanto per una loro maggiore partecipazione alle decisioni politiche, alla legislazione. Rimane caratteristico per tutta la situazione anche il perdurare di certi contrasti, differenze regionali e confessionali. Non si può parlare chiaramente di partiti di governo e di partiti all'opposizione, visto che non c'era il sistema parlamentare, però di partiti più o meno governamentali che seguivano il governo oppure quelli che stavano in una distanza dal governo, così che praticamente rimaneva quel contrasto fra Reichstreue, fra quelli che sostenevano l'impero e i cosiddetti nemici dell'impero, anche se questi contrasti oramai si erano mitigati. C'è solo un partito che in questo periodo ha avuto uno sviluppo un po' diverso, è proprio quel socialdemocratico che proprio in questi anni poteva aumentare in modo enorme il numero dei voti però non dal 20 al 35% dei voti, che però non poteva essere rappresentato in modo adeguato al Parlamento centrale, perché proprio la divisione dell'impero nei singoli circoli elettorali restava quella che era già stata nel 70. Caratteristico è anche, come già abbiamo visto in altre sedi, il gran numero di associazioni, di interessi economici che si diffondevano proprio in quel periodo e che accanto ai partiti avevano una maggiore e crescente influenza sulla vita politica e sociale. Per i partiti si può notare infine una lenta accentrazione dell'organizzazione. Oramai si creavano degli uffici, oramai si facevano i Parteitag, cioè i congressi dei partiti. E questo vale anche per il centro cattolico, che restava anche in quel periodo la rappresentanza, non l'organizzazione, ma la rappresentanza politica della grande maggioranza dei cattolici. E lui sottolinea quello di cui abbiamo già parlato: il centro poteva essere questa rappresentanza proprio perché aveva dietro di sé tutta quella subcultura cattolica di cui parlavamo, cioè tutto questo insieme di associazioni, di unioni che in pari tempo formavano la forza del cattolicesimo politico, però costituivano anche quel ghetto in cui viveva più o meno la maggioranza cattolica. E damit zur Zentrumspartei, zunächst zur Wählerbasis und zum Wählerverhalten. Auch für die Zeit nach 1890 gilt, dass die deutsche Zentrumspartei fast ausschließlich von katholischen Bürgern, genauer gesagt von katholischen Männern über 25 Jahre, denn so lautete das Wahlrecht, gewählt wurde. Andererseits hatte sie stets in ihrer Fraktion im Reichstag auch einzelne protestantische Abgeordnete oder Hospitanten. Der Anteil der Katholiken an der Reichsbevölkerung betrug weiterhin ziemlich konstant 36%. In Preußen lag er mit 33 etwas niedriger. Die Schwerpunkte der Partei entsprachen denen der regionalen Verteilung und Massierung der katholischen Bevölkerung im Reich. Das heißt, die Schwerpunkte lagen in Westdeutschland und in Süddeutschland, in Teilen von Schlesien und Ostpreußen, zum großen Teil also in solchen Gebieten, die agrarisch strukturiert waren. Sie sehen das auf der ersten Karte dort links oben. Das ist die Karte der Konfessionszusammensetzung von 1907, glaube ich, oder 10. Ja, die Karte ist leider etwas klein. Die dunkelgrün markierten Gebiete sind also diejenigen, in denen die Zentrumswählerschaft überwog. Dunque, qualche parola per la base dell'elettorato del centro e per l'atteggiamento elettorale dei cattolici. Il centro veniva eletto anche in questo periodo soprattutto dai cattolici borghesi, cioè dalla maggioranza dei borghesi cattolici, per dirlo più esattamente, dagli uomini cattolici che avevano superato i 25 anni, perché il diritto al voto valeva solo per quelli. Nella frazione del Parlamento c'erano alcuni protestanti, però la base elettorale fu costituita dalla maggioranza cattolica. Nella Germania di allora i cattolici formavano il 36%, nella Prussia un po' di meno, il 33%. Le regioni in cui il centro aveva i suoi voti e dove vinceva le elezioni erano regioni abitate dai cattolici, cioè nella Germania occidentale, nella Baviera e nella Silesia, cioè in gran parte province e regioni dove una certa cultura agricola era, dove l'economia si basava in gran parte sull'agricoltura. E vediamo qui a sinistra una carta che ci fa vedere la divisione confessionale della Germania nel 1907. A destra. È quella a destra. A sinistra, la divisione della popolazione agricola. Momento, quasi sinistra. Dunque, a sinistra il più scuro verde dimostra le regioni agricole, a destra il blu, no? Il blu, il viola, segna le regioni abitate da cattolici. Dove il blu è più scuro, la presenza dei cattolici è più massiccia. Rechts ist Konfession und a destra la carta confessionale. Und die beiden Karten darunter zeigen die Wahlentwicklung von 1881 und 1912, wobei die dunklen Flecken wiederum die Zentrumsstimmen sind. Und wenn man sich die Karten in größerem Maßstab ansehen würde, wäre es ja leicht festzustellen, dass sich hier ländliche Bevölkerung, katholische Konfession und Stimmabgabe für die Zentrumspartei weitgehend, nicht immer weitgehend decken. Das soll damit demonstrieren. Dunque, di sotto due carte che dimostrano lo sviluppo elettorale. Le parti più scure sono quelle in cui il centro aveva sia nel 1882 sia nel 1907 il maggior numero di voti e di deputati. Bitte schau bitte 2. Die Wählerentwicklung für das Zentrum nach 1890 verlief zunächst entgegengesetzt zu der der voraufgegangenen 16 Jahre, das heißt seit dem absoluten Höhepunkt von 1874. Damals hatte das Zentrum 27,9 von 100 der Wählerstimmen erreicht, war dann aber bis 1887 kontinuierlich auf 22 von 100 zurückgefallen. 1890 erfolgte dann ein größerer Rückgang auf 18,6%. Dann aber stieg, und bitte, das ist jetzt unser Zeitraum, dann aber stieg bis 1907, das ist die vorletzte Reichstagswahl im Kaiserreich, die Zahl der Zentrumswähler von gut 1,3 Millionen auf knapp 2,2. Das entsprach zwar nur einer geringen prozentualen Steigerung von insgesamt 18,6 auf 19,4, Sie sehen das in der Tafel, schien aber doch auf eine Stabilisierung der Wählerschaft hinzudeuten. Die Zeitgenossen damals interessierten sich jedoch gar nicht für die Prozentzahlen, sondern ausschließlich für deren Ergebnis, nämlich die Zahl der Mandate im Reichstag. Betrachtet man die Entwicklung dieser Mandatszahlen, so ist eine merkwürdig gegenläufige Tatsache festzustellen. Von 1874 bis 1887 stieg die Zahl der Abgeordneten im Reichstag, obwohl die Zentrumsstimmen dauernd abnahmen. Umgekehrt erfolgte von 1890 bis 1907 bei steigender Stimmenzahl ein geringfügiger Rückgang der Mandate. Dunque qui sulla, sul numero 2 vediamo un po' lo sviluppo dei risultati delle elezioni per il centro. Mentre nel 1874 il centro raggiungeva il numero più alto di voti con il 27,9 dei voti, poi man mano abbiamo una diminuzione dei voti che arriva nel 1887, allora alla fine del Kulturkampf, a 22,1. Poi una stabilizzazione dell'elettorato che, come vedete, dal 18,6% nel 1890 arriva al 19,4% nel 1907. Quel però che contava più nella situazione di allora era il numero dei seggi. E qui invece vediamo che mentre durante il Kulturkampf il numero dei voti diminuiva non poco, il numero dei seggi saliva praticamente da 91 nel 74 a 98 nel 1887, mentre poi si aumentò sì il numero dei votanti, ma il numero dei seggi, come vedete, da 106 nel 1890 scendeva e poi raggiungeva solo nel 1907 più o meno lo stesso numero, cioè 105. Die Folge dieser Allora, per i contemporanei non contavano tanto la percentuale, ma il numero assoluto dei votanti e dei seggi. Die Folge dieser Gegenläufigkeit von Wählerstimmen und Mandaten war die Tatsache, dass die Zentrumsfraktion bis zur letzten Wahl von 1912 im Reichstag eine erstaunliche Kontinuität aufwies. Das bedeutete einmal Sicherung seines parlamentarischen Einflusses und trug zum Zweiten dazu bei, das Bild vom festgefügten Zentrumsturm nicht verblassen zu lassen und verstärkte dann drittens den Wunsch nach Bewahrung dieses Besitzstands. Den Zentrumsturm, das war ein gängiger Begriff der Zeitgenossen, hat man nicht selten als eine gleichsam weltliche Ausgabe des Felsens Petri verstanden. Erst die Reichstagswahl von 1912, bei der die Sozialdemokratie der große Gewinner war, bedeutete dann für das Zentrum eine Trendwende. Ein Stimmenverlust von 3% hatte einen Mandatsverlust von 14 Sitzen zur Folge. Erst jetzt wurde allmählich bewusst, dass die jahrzehntelange Kontinuität der Mandate nicht allein von der Zahl der Wähler abgehangen hatte, sondern in entscheidendem Ausmaß von zwei anderen Faktoren. Einmal vom geltenden Wahlrecht, absolutes Mehrheitswahlrecht in 397 Wahlkreisen, keine Verrechnung von Reststimmen, keine Listen. Zweitens abgehangen hatte von der seit 1867 gleichgebliebenen Einteilung der Wahlkreise. Die Folge dieser festen Wahlkreiseinteilung bei höchst unterschiedlicher Entwicklung der Bevölkerungszunahme innerhalb einzelner Kreise war ein höchst unterschiedliches Gewicht der einzelnen Stimmen. Dunque, si vede una continuità straordinaria della posizione parlamentare del centro, il che garantiva una stabilità dell'influenza politica che il centro poteva esercitare, e quell'immagine della torre del centro si diffondeva ovunque, quella torre ferma, e anche il desiderio di mantenere questa posizione. Solo nel 1912 avveniva la grande svolta, una specie di trendwende, una svolta politica, quando dall'una parte la socialdemocrazia poteva aumentare in larga misura voti e seggi e il centro, perdendo il 3% dei voti, perdeva 14 seggi. Solo 3% dei voti e 14 seggi al Parlamento. Solo adesso si ci rese conto che quella continuità, quella stabilità politica del centro era stata in gran parte una conseguenza del diritto elettorale che vigeva durante tutto l'impero, cioè il suffragio a maggioranza assoluto, cioè tutti i voti dati in un seggio elettorale a candidati dei partiti che non hanno avuto la maggioranza sono perduti, e in pari tempo era rimasta sempre la stessa suddivisione dell'impero nelle varie circoscrizioni elettorali che era stata istituita nel 1867, cioè la fondazione del Norddeutscher Bund. Nonostante le molteplici differenze, i movimenti molto diversi e differenti che avvenivano, mobilitazione, migrazione della popolazione che avvenivano da allora, il diritto elettorale e la suddivisione delle circoscrizioni era rimasta la stessa, e la forza del centro era basata fino al 1912 anche su questo diritto elettorale anacronistico. Was bedeutete nun diese Kontinuität von Wahlrecht und Wahlkreiseinteilung für die Zentrumspartei oder überhaupt für die Partei? Sie bedeutete für diejenigen Parteien einen erheblichen Vorteil, deren Wählerschaft vor allem in agrarisch strukturierten Gebieten massiert war und die stärker regional konzentriert waren. Beide Voraussetzungen trafen für die Zentrumspartei zu. Das bedeutete, die Zentrumspartei hat über Jahrzehnte hin bis zu 25% an Mandaten mehr gewonnen, als das dem Verhältnis der Stimmen entsprochen hätte, die für diese Partei abgegeben wurden. Das sehen Sie auf dem nächsten Schaubild Nummer 3. Benachteiligt von diesem Wahlrecht war insbesondere die Sozialdemokratie, allgemeiner gesprochen alle diejenigen Parteien, die über das ganze Reich hin kontinuierlich Kandidaten aufstellten und keine oder nur geringe, konzentrierte, massierte Wählerschaft besaßen. Im Übrigen bedeutete der Vorteil für das Zentrum einen Nachteil ganz merkwürdiger Art. Dadurch waren stets im Durchschnitt 8 bayerische Zentrumsabgeordnete mehr in der Berliner Reichstagsfraktion, als es dem prozentualen Stimmenanteil der bayerischen Wähler entsprochen hätte, auf Kosten der Wähler des Industriegebiets. Sì, das ist also molto difficile di spiegare queste cose. Dunque, quali ripercussioni aveva quella continuità del diritto, sì, quale conseguenze aveva quella continuità del diritto elettorale? Questa continuità del diritto era a tutto vantaggio di quei partiti che avevano il loro elettorato prima in regioni agricole, agrarie, e poi per i partiti che avevano una certa concentrazione regionale. Tutte le due cose avvenivano per il centro e giocavano in favore del centro, così che il centro in duplice modo ha avuto delle conseguenze positive, dei vantaggi da questo diritto elettorale. Così il centro aveva, in quanto ai seggi parlamentari, un 25% di più che gli spettava, visto il numero degli elettori. Questo sistema era a svantaggio della socialdemocrazia e in genere di tutti i partiti che avevano una diffusione più o meno uguale in tutto l'impero. Un esempio particolare: con questo diritto soltanto dalla Baviera venivano mandati a Berlino 8 deputati di più di quanto del centro, 8 deputati del centro di più di quanto avrebbe spettato, di quanto spettava al centro, visto il numero dei votanti in Baviera. 8 deputati sempre per tutto? No. Also no, es waren immer aus Bayern 8 in linea di massima. Dalla sola Baviera venivano 8 deputati del centro in più di quello che avrebbe di quanto avrebbe spettato al centro. In media. Come dimostra poi anche qui la tabella numero 3 sulla parte che, che il centro ha avuto nei votanti e nei seggi parlamentari tra il 1871 e il 1912. Dieser Wahlrechtsbonus zugunsten des Zentrums trug dazu bei, eine Entwicklung zu übersehen oder nicht ernst genug zu nehmen, die sich seit den 80er Jahren abzeichnete. Trotz wachsender Bevölkerungszahl und trotz wachsender Wählerzahl war ein kontinuierlicher Schwund von Zentrumswählern zu verzeichnen. Im Übrigen blieb die Wahlbeteiligung der katholischen Wähler weiterhin unter dem Reichsdurchschnitt. Sie lag vor der Jahrhundertwende um etwa 3% darunter danach um etwa 6% unter dem allgemeinen Durchschnitt und später um 2%, auch noch nach dem Ersten Weltkrieg. Welche Gründe nun waren für diesen Rückgang der Zentrumsstimmen maßgebend? Mit der Beendigung des Kulturkampfs war das entscheidende Bindeglied der Zentrumswählerschaft entfallen oder aber hatte an Wirkung eingebüßt. Die staatlichen Kampfmaßnahmen gegen die Kirche waren in den 70er und frühen 80er Jahren dieses Bindeglied gewesen. Sie hatten das katholische Volk, wie man diese Zentrumswähler gern bezeichnete, zusammengeschweißt. Nach dem Wegfall des konfessionellen Bindeglieds traten stärker wirtschaftliche Interessen und soziale Belange in den Vordergrund. Sie führten dazu, dass immer mehr katholische Wähler andere Parteien wählten, vor allem in den Großstädten die Sozialdemokratie. Ein weiterer Grund für den Wechsel der politischen Stimmabgabe bildete die Lockerung kirchlicher Bindungen, eine fortschreitende Säkularisierung. Um es in Zahlen zu sagen oder in Prozentsätzen: auf dem Höhepunkt des Kulturkampfs hatten etwa 86% der wahlberechtigten katholischen Männer über 25 Jahre, soweit man sie als kirchlich gebunden bezeichnen kann, Abgeordnete der Zentrumspartei gewählt. 1912 waren es nur noch 60%. Diese abwärts verlaufende Schicksalskurve der Partei, die sich übrigens in der Weimarer Zeit dann fortgesetzt hatte und stellenweise bis zur Flucht aus dem Zentrum führte, diese abwärts verlaufende Kurve in unserem Zeitraum gilt es nun nicht aus dem Auge zu verlieren. Sie verdeutlicht nämlich den Zusammenhang zwischen konfessioneller Bindung und politischer Stimmabgabe. Er wurde zum eigentlichen Problem für die Zentrumspartei. Und allein die Kenntnis dieser Tatsache, dieser engen Bindung von Konfession und Stimmabgabe, erklärt, warum die Zentrumsführung auch künftig nach dem Kulturkampf so sehr darauf bedacht sein musste, guten Kontakt, ein gutes Verhältnis zum Klerus, zum Episkopat und zum Vatikan zu finden. Dunque, un altro punto. La fine del Kulturkampf segna anche, inizia un indebolimento della forza integrativa che il centro aveva avuto. Le leggi bismarckiane, le leggi anti-ecclesiastiche avevano formato proprio quella forza di integrazione, avevano convinto i cattolici di votare per questo partito. Poi dopo la fine del Kulturkampf, hanno avuto una importanza sempre maggiore i problemi sociali economici e per dissensi in materia economica e sociale, non pochi di quelli che prima avevano votato centro si orientavano ormai verso altri partiti, per esempio verso la socialdemocrazia. Secondo motivo per questo sviluppo negativo del numero dei votanti per il centro è la lenta secolarizzazione, i legami che legavano la gente alle chiese venivano di meno e con questa secolarizzazione veniva di meno anche la partecipazione attiva al partito del centro. Mentre negli anni più duri del Kulturkampf l'86% dei uomini cattolici aveva votato per il centro, nel 1912 restavano solo un 60% dei cattolici che votava per il centro. Notiamo così una curva che scende man mano e questo sviluppo scendente si è poi continuato, come ha accennato molto brevemente, nella Repubblica Weimariana. Visto però che c'era un legame molto stretto fra posizione ecclesiastico-confessionale e voto politico, I leader del centro, anche dopo la fine del Kulturkampf, dovevano essere molto interessati, dovevano far tutto per mantenere in quanto era possibile buoni rapporti con la Chiesa ufficiale, con il clero, con i vescovi e con il Vaticano. Ich möchte jetzt, um etwas zu verkürzen, das Kapitel über die Sozialstruktur des deutschen Katholizismus und über die Sozialstruktur der Vertretung im Reichstag und der politischen Führung etwas verkürzen, verweise auf die Tafel 4 und möchte nur die Konsequenzen für das Zentrum erwähnen. Die sogenannte Sozialpyramide des deutschen Katholizismus, bis heute übrigens ausgesprochen wenig untersucht, entspricht nicht genau der sozialen Zusammensetzung der Zentrumswählerschaft. Und diese soziale Zusammensetzung der Zentrumswählerschaft entspricht wiederum nicht der Zentrumsführung. Ich werde das nachher noch an Beispielen zeigen und jetzt nur darauf, sehr grob darauf verweisen, in welchen Berufen etwa katholische Staatsbürger besonders stark unterrepräsentiert oder überrepräsentiert waren, um das etwas zu konkretisieren. Sie waren unterrepräsentiert und zwar überproportional in bestimmten Industrien und im öffentlichen Dienst. Das heißt also im Staatsdienst, hier in ganz erheblichem Maße, unterrepräsentiert. Sie waren erheblich überrepräsentiert im Bergbau, in der Land- und Forstwirtschaft, in der Industrie, Steine und Erden. Die Führung dagegen bestand bis zu den 80er Jahren noch sehr stark aus adligen Politikern. Die Fraktion zählte zeitweise bis zu 45% Mitglieder adliger Familien. Nach Mitte der 80er Jahre trat hier eine sogenannte Entfeudalisierung ein. 1884 waren es dann nur noch 20%, das setzte sich fort. Wenn man den Vorstand der Fraktion daraufhin untersucht, dann um nur drei Zahlen zu nennen, stellt sich heraus, dass etwa 1873 von den 8 Vorstandsmitgliedern der Fraktion 5 Adlige waren. 1890 waren es nur noch 4 von 10 Mitgliedern und 1912, also der letzten, war nur noch ein adliges Mitglied unter 14 Vorstandsmitgliedern. Hier wird also eine soziale Umschichtung in der Führungsstruktur der Zentrumsfraktion deutlich, der umso wichtiger ist, als diese Fraktion und ihr Vorstand gleichzeitig die Parteiführung darstellt. Es dauerte noch bis zur Jahrhundertwende, bevor dem ersten Arbeitervertreter in der Fraktion, der bereits 1877 eingerückt war, dann auch noch einige Gewerkschaftsfunktionäre folgten. Dunque, per abbreviare un po' il capitolo preparato sulla struttura sociale del partito, Morsa ci raccomanda lo studio della tabella numero 4 e parla molto brevemente di una piramide sociale del cattolicesimo, dei cattolici tedeschi, che però non corrisponde esattamente alla struttura sociale del centro, del partito dei cattolici, come quella non corrisponde esattamente alla struttura sociale dei ceti dirigenti del partito. Allora, tre cose diverse, cattolici in genere, elettorato del centro, e classe dirigente del centro. Poi ricorda che i cattolici non avevano un numero adeguato, non avevano una rappresentanza adeguata al loro numero nell'amministrazione pubblica e in gran parte dell'industria, mentre più cattolici che avrebbe spettato al loro numero si trovavano nel settore agrario, nelle miniere e in pochi settori dell'industria. Poi ha notato che la nobiltà aveva una posizione molto forte nella leadership del centro, nella classe dirigente nel primo periodo, dove per esempio fra i leaders del centro, cioè fra i deputati del centro, si arrivava persino nei primi anni a un 45% di nobili, mentre già nel 1884 restavano soltanto un 20% di appartenenti alla nobiltà. Per vederlo più esattamente, nella presidenza della frazione, che era in pari tempo la presidenza del partito, perché abbiamo sentito che non c'era una organizzazione su tutti i livelli, nella presidenza del partito, della frazione, che contava nel 1873 8 membri, c'erano ancora allora 5 nobili. Nel 1890, quando la presidenza comprendeva 10 persone, di nobili c'erano rimasti soltanto 4. E persino nel 1912, un nobile fra 14 membri della presidenza. Allora un lento ma continuo processo di defeudalizzazione della presidenza, della classe dirigente del centro, mentre in pari tempo, proprio dall'inizio del secolo, un certo numero di sindacalisti entrava nella frazione e poi anche nella presidenza. Diese Diskrepanz zwischen der Sozialstruktur der Wählerschaft auf der einen Seite und der ihrer parlamentarischen Führung ist nun keineswegs überraschend und er ist auch leicht zu erklären. Von allen anderen Gründen abgesehen, wie Bildungsdefizit, politisches Interesse, berufliche Abkömmlichkeit, bildete allein die Tatsache eine entscheidende Barriere für jede parlamentarische Betätigung, dass den Abgeordneten erst ab 1906 Diäten gezahlt wurden, übrigens auf Antrag des Zentrums. Auch die Aussicht, stets nur in der parlamentarischen Opposition wirken zu können, trug nicht gerade dazu bei, politischen Ehrgeiz zu wecken. Und schließlich hatten gerade katholische Abgeordnete keinerlei Aussicht, in ihrer beruflichen Karriere oder gesellschaftlichen Position gefördert zu werden. Eher war das Gegenteil der Fall. Das aber bedeutete, die Übernahme eines Abgeordnetenmandats war in den allermeisten Fällen mit großen persönlichen und finanziellen Opfern verbunden, auch zeitlichen Opfern, und von daher gesehen nur einer relativ schmalen Schicht der Bevölkerung möglich. Dunque, vediamo allora un netto contrasto fra la struttura sociale dell'elettorato cattolico e la struttura sociale della classe dirigente del partito. I motivi sono molti. Il più importante forse è il fatto che soltanto dal 1906 in poi furono pagate certe somme ai deputati, che finora non esisteva quel sistema, e fu introdotto quel pagamento proprio su una proposta del centro. Poi non sembrava molto interessante per molti, non molto attraente, di combattere nelle file di una frazione che stava e doveva stare sempre all'opposizione. Sempre all'opposizione. Poi, infine, era ben chiaro che un deputato cattolico, come tale, non veniva mai favorito nel servizio della carriera pubblica, anzi, uno che aveva assunto un mandato del centro aveva da questo certi svantaggi, non veniva promosso, veniva persino ostacolato a conseguire la carriera burocratica, così che in genere quello che assumeva il compito di deputato del centro a Berlino doveva farne molti sacrifici sia sul piano economico materiale sia anche in fatto di carriera eccetera. Damit zu einem nächsten Abschnitt, den ich überschreiben möchte, von den Reichsfeinden zur regierenden Partei. Ich bitte Sie dazu, das Schaubild 5 anzunehmen. Die Zentrumspolitik bis 1891, bis zum Tode Ludwig Windthorst, ist untrennbar mit Namen und Leistung dieses bedeutendsten deutschen Parlamentariers im 19. Jahrhundert verknüpft. Das Hauptverdienst von Windthorst besteht darin, dass er die deutschen Katholiken trotz Ausnahmegesetzgebung und politischer Repressionspolitik nicht in eine staatsfeindliche Haltung hat abdrängen lassen. Im Gegenteil, durch partielle Zusammenarbeit mit Bismarck in Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik hat Windthorst bereits die Weichen für eine Annäherung an den neuen Kurs gestellt, wie er dann unter Wilhelm II. Und Reichskanzler von Caprivi eingeleitet wurde. Diese Politik erlitt allerdings noch einmal einen Rückschlag. 1892 infolge der Zurückziehung eines Schulgesetzentwurfs in Preußen, der sich für katholische oder auch für christliche Belange sehr günstig hätte auswirken müssen, und 1893 noch einmal einen Rückschlag dadurch, dass die Zentrumsfraktion eine Militärvorlage der Reichsleitung ablehnte. Dennoch unterstützten die Abgeordneten die Gesetzesvorlagen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, Arbeiterschutz, Krankenversicherung, Freihandel. Mit dem Beginn der Reichskanzlerschaft des Fürsten Hohenlohe 1894 kam es dann zu einer zunehmenden Annäherung. Seitdem gehörte das Zentrum bis 1914, von einer kurzen Unterbrechung abgesehen, zu denjenigen Parteien, auf die sich die Reichsleitung stützen konnte und stützen musste. Das Zentrum erlangte eine ausschlaggebende Stellung im Reichstag, was allerdings nicht bedeutete, dass es etwa auch den politischen Kurs der Reichsleitung hätte mitbestimmen können. Dunque, prossimo punto, c'è il titolo Dai nemici dell'impero, come erano classificati i politici del centro da Bismarck, al partito di coalizione, al partito governante, al partito che partecipava al governo. Nel primo periodo, fino al 1891, l'azione politica del centro è stata caratterizzata e guidata da Ludwig Windthorst, il quale qui viene definito come il più importante uomo parlamentare della Germania dell'Ottocento, e di cui Morsay attribuisce come merito più grande che lui, nonostante le leggi ostili, nonostante il Kulturkampf, abbia evitato un atteggiamento antistatale dei cattolici. Anzi, lo stesso Windthorst, nonostante l'opposizione in moltissime materie, ha iniziato una certa parziale collaborazione con Bismarck, per esempio nella politica sociale, e ha aperto con ciò, già negli anni Ottanta, la strada per un ulteriore riavvicinamento che poi si è verificato qui nel nostro periodo. Due ricadute nel 1892 e nel 1893, quando per le discussioni per una certa legge scolastica desiderata dal centro ma negata dalla maggioranza, e per il voto del centro contrario a una legge militare, i vecchi contrasti rifiorivano. Però due ricadute brevi, perché prescindendo da queste due cose particolari, il centro appoggiava sempre di più la politica di governo e soprattutto dal 1894, cioè dal momento in cui Hohenlohe diventava cancelliere, notiamo un continuo avvicinamento del centro al governo, senza però che il centro avesse avuto le possibilità di influenzare in modo decisivo la formazione delle decisioni politiche del governo. Diese Entwicklung für die Zeit bis 1902 verknüpft sich mit dem Namen des Zentrumsführers Ernst Lieber, eines Rechtsanwalts aus Nassau. Er bestimmte genau wie Windthorst den politischen Kurs der Zentrumspartei oder ihrer Fraktion, ohne jemals nomineller Vorsitzender der Partei, den es ja nicht gab, oder der Fraktion zu sein. Lieber brachte in die Zentrumspolitik eine stärker nationale Komponente und auch eine stärker demokratische, wobei demokratisch hier nicht etwa Parlamentarisierung der Reichsleitung heißt, sondern zunächst nur stärkere Rücksichtnahme auf Volksstimmungen. Für die Reichsleitung allerdings bedeutete Lieber mit seinem demokratischen Kurs die Gefahr eines Umsturzes der Ordnung. Es gelang Lieber auf diese Weise, das Zentrum an die Regierung heranzuführen und es zwar nicht zur Regierungspartei zu machen, wie er selbst einmal gesagt hat, wohl aber zur regierenden Partei. Man nannte ihn auch den Reichsregenten, weil in diesen Jahren von 1896 etwa an keine Politik gegen das Zentrum möglich war, jedenfalls nicht über längere Zeit möglich war. Was aber bedeutete das? Das bedeutete, dass in diesen Jahren der politische Katholizismus aus jener Oppositionsstellung heraustrat, die ihm durch den Kulturkampf aufgezwungen worden war. Er hatte sich nicht nur daran gewöhnt, diesen Kulturkampf als innerparteiliches Bindemittel zu benutzen, sondern man hatte sich zum Teil auch daran gewöhnt, unter dem Vorzeichen der Kirchenpolitik andere Aktionen zurückzustellen. Das wurde nun anders. Der neue Kurs bedeutete einen Verzicht auf die Defensive. Er bedeutete gleichzeitig auch aber einen Verzicht auf die Möglichkeit, weiterhin mit gleichem Erfolg an konfessionelle Gemeinsamkeiten appellieren zu können. Andererseits aber wurde durch diesen Kurs eine neue Generation angesprochen, die schon unter neuen Vorzeichen aufgewachsen war. Questo sviluppo fu continuato soprattutto e fu caratterizzato nel periodo dal 1894 dal 1902 da Ernst Lieber, successore di Windthorst alla guida del partito, il quale, come Windthorst, senza una posizione ufficiale, determinava il corso politico del partito. In Lieber, nell'azione di Lieber, avevano un rilievo molto più forte, un atteggiamento più nazionale e anche più democratico. Quest'ultimo non nel senso che Lieber avrebbe cercato una piena parlamentarizzazione delle strutture costituzionali, ma che voleva tener conto nella politica degli atteggiamenti, dei desideri, delle speranze della maggioranza della popolazione. Allora lui guardava più che gli altri politici di allora queste posizioni, questi sentimenti popolari, e già per questo la sua linea fu riguardata di opposizione in alcuni circoli conservatori. Il centro di Lieber non diventò partito di governo, ma, come si diceva allora, partito governante. Allora non apparteneva direttamente al governo, ma partecipava al governo. Si chiamava Lieber un certo Reichsregent, reggente dell'impero, perché in quel periodo non si poteva più fare una politica contro il centro. In questo periodo poi il centro usciva pienamente dal ruolo di partito d'opposizione del periodo del Kulturkampf, e la politica ecclesiastica perdeva quella importanza primaria che aveva avuto prima. Si rinunziava a quel atteggiamento di difesa, e in pari tempo però si doveva anche rinunziare a quei tentativi di appellarsi sempre di più o sempre di nuovo alla solidarietà confessionale. Als Folge dieses Kurswechsels, der politisch und auch generationsbedingt war, traten gesellschaftliche und wirtschaftliche Spannungen auf. Auf deren Ausgleich musste die Zentrumsfraktion in Zukunft viel mehr Kraft und Zeit als vorher verwenden. Es kam zu teilweise sehr heftigen Auseinandersetzungen, insbesondere um nur einen Aspekt zu nennen, mit den christlichen Bauernvereinen, deren Vertreter das Rückgrat des konservativen Zentrumsflügels bildeten. Das auch bedeutete, dass angesichts neuer Spannungen auch neue innerparteiliche Bindeglieder gesucht werden mussten. Welche waren das? Auf der einen Seite die Forderung nach der Konfessionsschule und der Anerkennung der Religionsfreiheit in allen deutschen Bundesstaaten. Insbesondere die Schulfrage wurde deswegen bedeutsam, weil sie gleichzeitig auch eine Annäherung an die konservativen Parteien brachte. Als zweites Bindeglied für den innerparteilichen Zusammenhalt galt die parlamentarische Zustimmung zu den großen Gesetzgebungswerken dieser Jahre. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen, Sie finden einige in dem Schaubild. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Zustimmung des Zentrums ganz allgemein als nationale Tat galt und dass auf diese Weise die verletzende Beschimpfung der deutschen Katholiken als Reichsfeinde damit widerlegt und kompensiert werden sollte. Das gelang auch weitgehend, insbesondere dadurch, dass die Fraktion auch dem spektakulären Schlachtflottenbau der Tirpitz-Ära seit 1898 zustimmte und auch allen Militärvorlagen seit dieser Zeit. Erst die parlamentarische Unterstützung des Zentrums trug, etwas überspitzt formuliert, dazu bei, den von Wilhelm II. Erhobenen deutschen Weltmachtanspruch auch militärtechnisch zu realisieren. Dunque, la conseguenza di questo cambiamento di indirizzo erano nuovi attriti, contrasti economici e politici e sociali, e la direzione del partito doveva oramai impiegare molta forza per superare questi nuovi contrasti che in parte erano la conseguenza di un cambio della generazione. Contrasti, per esempio, con le associazioni contadini agrari che rappresentavano la forza più destra, più conservatrice della vita sociale cattolica. In questa situazione era necessario per il partito di cercare e di fissarsi su nuovi punti di integrazione, su nuovi mezzi che avrebbero rinforzato l'integrazione dei cattolici. E qui Mose nota soprattutto due elementi. Il primo era la politica del centro in favore della scuola confessionale e della piena libertà religiosa in tutti gli stati federali. Politica per la scuola confessionale che poteva in pari tempo portare ad un avvicinamento del centro ai partiti conservatori che dal lato protestante volevano lo stesso la scuola confessionale. Poi, secondo mezzo di integrazione, era l'appoggio parlamentare che il centro in quel periodo ha dato a tutte le grandi iniziative di legge di quel periodo. Appoggio parlamentare che veniva inteso sia dal centro sia dagli altri come una azione nazionale. Si voleva anche in un certo senso recuperare il terreno psicologico perduto durante il Kulturkampf, compensare tutte queste critiche che erano state rivolte contro i nemici dell'impero del Kulturkampf. E così il centro ha appoggiato anche la famosa o famigerata politica di Tirpitz, dei grandi armamenti navali, della costruzione delle nuove navi di guerra dal 1898 in poi, e anche tutti gli altri armamenti di quel periodo. Così che si può dire che questa realizzazione tecnico-militare delle pretese di politica mondiale guglielmine, questa realizzazione diventò possibile soltanto grazie all'appoggio che il centro ha dato a questa politica di Tirpitz. Mit dieser Politik erreichte der politische Katholizismus die lange ersehnte nationale Rehabilitierung, gleichsam seine politische Anerkennung als gleichberechtigte Staatsbürger. Das kostete jedoch auch einen Preis. Dieser Preis bestand darin, dass das gängige nationale Pathos, auch das teilweise zeitgenössische militaristische Pathos, übernommen wurde und dass man sich dem stark preußisch-protestantisch geprägten Zeitgeist annäherte. Der Prozess der Anpassung an diesen politischen Zeitgeist war nun keineswegs einmütig erfolgt. Es gab Spannungen innerhalb der Zentrumsfraktion, da zum Beispiel die bayerischen Abgeordneten, die ja aus agrarischen Gebieten kamen, alle Marinevorlagen und auch alle Kolonialgesetzesvorlagen ablehnten. Wiederholt drohte damals die Gefahr, dass sich die Fraktion spalten würde, eine Gefahr, die dann ja 1918 durch die Separation der Bayerischen Volkspartei Wirklichkeit wurde. Im Übrigen gelang es der Zentrumspartei auch nicht, mit ihrem Einschwenken auf den Regierungskurs neue Wählermassen zu gewinnen. In einem Punkt übrigens vermieden die Anhänger des politischen Katholizismus eine Assimilierung an den herrschenden Zeitgeist. Sie übernahmen nicht den weit verbreiteten Antisemitismus. Dieser neue Kurs der Zentrumspolitik fand auch nach außen hin dadurch Ausdruck, dass von 1895 bis 1906 zwei Zentrumspolitiker als Präsidenten des Reichstags amtierten. Bezeichnenderweise zwei adlige Politiker. Dieses Amt war 25 Jahre lang nur Abgeordneten konservativer oder nationalliberaler Zugehörigkeit zugestanden worden, also auch hier noch ein Nachklang der Reichsfeindschaft. Dunque, con questa politica nuova, con questo corso nuovo di adattamento, il cattolicesimo politico, il partito del centro, arrivò ad una certa riabilitazione. Il partito del centro fu finalmente riconosciuto e a pari diritto come cittadini dell'impero furono ormai riguardati anche i cattolici. Però per questa riabilitazione si doveva pagare un prezzo relativamente alto. Il centro, almeno gran parte del centro, assumeva in quel periodo anche quei atteggiamenti, pensieri, modi di pensare nazionalistici, in gran parte anche il militarismo, e si apriva per la prima volta a quello spirito del tempo, a quella situazione culturale generale che era in gran parte caratterizzata da un prevalere di motivi militari, militaristici, e di quei tipici elementi della dottrina di Stato prussiana. Per questo sorgevano poi anche all'interno del partito dei contrasti. Non tutti nel partito volevano appoggiare questa politica nazionale proprio a causa di queste conseguenze negative, e così per esempio i deputati bavaresi hanno sempre votato contro le imprese di politica militare, ma dell'aumento della marina militare e contro le imprese coloniali. Già allora avvenne per un primo momento, per la prima volta, un pericolo di una scissione del partito che, come sapete, è poi avvenuta dopo il 1918, da quando cioè la parte bavarese si è costituito in un altro partito. In pari tempo, anche facendo questa politica nazionale, il centro non riusciva ad attirare nuovi gruppi di elettori. Allora, sotto questo aspetto, la politica non aveva i risultati sperati. L'adattamento alla mentalità generale aveva però dei limiti. Per esempio, l'antisemitismo, che allora si allargava man mano in Germania, non fu mai recepito dal partito del centro. Tuttavia, in tutta questa fase di adattamento, per la prima volta dal 1895 fino al 1906, due deputati del centro sono stati eletti presidenti del Reichstag, tutti e due nobili, però questo era un fatto nuovo nella politica parlamentare dell'impero, perché per 25 anni questo posto di presidente del Reichstag, e ciò caratterizza il clima di questo primo periodo, questo posto era sempre riservato ad appartenenti dei partiti o conservatori o nazionalliberali. Die nächste Frage lautet deswegen: Hat die Reichsleitung die für sie unentbehrliche parlamentarische Mitarbeit dieses Zentrums honoriert, gegebenenfalls wie honoriert oder nicht? Die Antwort ist einfach: gar nicht. Zumindest nicht unmittelbar, wohl aber mittelbar, und das muss bereits als positiv gelten, nämlich durch Verzicht auf einen neuen Kulturkampf und durch Verzicht auf wiederholt erwogene staatsstreichähnliche Umsturzpläne. Missverhältnis festzustellen von politischer Vorleistung und fehlender Gegenleistung. Wie erklärt sich das? Es resultierte aus der unverändert gebliebenen staatsrechtlichen und politischen Machtverteilung sowie den herrschenden gesellschaftlichen Normen. Das heißt, dem nationalen Einsatz des deutschen Katholizismus gelang es nicht, die Haltung des Kaisers und die der einzelstaatlichen Regierungen zu ändern und die liberalen Vorurteile wie die antirömischen Affekte in der Öffentlichkeit zu überwinden. Dennoch aber haben die Zentrumspolitiker diesen Kurs nicht geändert, diese ihre Vorleistungen, wie ich sie nennen möchte, nicht zurückgenommen. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil auf diese Weise vermieden wurde, dass ein neuer Kulturkampf in welchen Formen auch immer entstehen könnte. Zum anderen behielt das Zentrum auf diese Weise durch seine parlamentarische Mitarbeit die Möglichkeit, insbesondere die wirtschafts- und sozialpolitische Gesetzgebung mitzugestalten. Anders ausgedrückt, man dachte nicht daran, aus dem Vorhof der Macht wieder in die undankbare Stellung der Opposition zurückzukehren. Das aber bedeutete, der politische Katholizismus hat das Bonum Commune nicht um einzelner Bona Particularia willen aus dem Auge verloren, und er hat in Kauf genommen, dass er für dieses sein politisches Verhalten keinen Dank erntete. Dieses Bekenntnis zur nationalen Pflichterfüllung bedeutete ferner die Übernahme politischer Verantwortungsbereitschaft. Eine Haltung, die 1917 ihre Fortsetzung gefunden hat, durch die Übernahme des Reichskanzleramts durch den Zentrumspolitiker Graf Hertling, 1918 durch die Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags und 1919 durch die des Friedensvertrags, jeweils durch Zentrumspolitiker. Und am Ende dieser Linie nationaler Pflichterfüllung steht dann schließlich auch die Zustimmung der Zentrumsabgeordneten zum Ermächtigungsgesetz von 1933. Dunque, in qual modo, dobbiamo domandarci, il governo ha pagato al centro per quello che il centro faceva per il governo? Ha il centro ricevuto una contropartita valida per quello che faceva in favore del governo? No. Mose dice di no. Il governo è venuto incontro solo in quanto, incontro ai obiettivi del centro, solo in quanto rinunziava ad eventuali nuovi tentativi di Kulturkampf, quali siano poi state le forme concrete, e in quanto il partito rinunziava ai anteriori progetti di colpi di Stato, cioè di limitare il diritto del voto, eccetera. Però così una risposta nel senso negativo sì, però nel senso positivo il centro ha raggiunto ben poco, perché i suoi tentativi, le sue proposte in campo di politica culturale e scolastica non potevano essere realizzate. La piena parità, la piena libertà di religione, che non esisteva allora in tutti gli stati dell'impero, nella Prussia sì, ma non in altri stati, non fu raggiunta. E anche per una più giusta partecipazione, per una equa partecipazione dei cattolici alla carriera pubblica, all'amministrazione pubblica, furono raggiunti soltanto pochi passi. Allora si può dire che il centro ha portato molti vantaggi al governo, che però ha ricevuto una contropartita molto modesta. Perché? Primo, perché la situazione costituzionale di cui abbiamo parlato innanzi rimaneva quella del 71. E poi anche perché la mentalità dominante, che vedeva nei seguaci di Roma un gruppo che si guardava con diffidenza, i vecchi risentimenti di cui abbiamo parlato stamattina rimanevano soprattutto nelle alte gerarchie della corte prussiana e nelle classi vicine alla corte. Nonostante tutto ciò, il centro è rimasto fedele al suo corso nuovo di collaborazione, soprattutto per due ragioni. Si voleva evitare ad ogni costo un altro Kulturkampf o simili contrasti e lotte. E poi si poteva, in quella situazione che si era raggiunta, si poteva almeno influenzare, si poteva esercitare una influenza diretta su tutto il campo della politica sociale ed economica. Il centro si trovava, per usare l'immagine di Morse, nel atrio della potenza, nel Vorhof der Macht, cioè nell'anticamera del governo, del palazzo, nell'anticamera o nell'atrio, nel cortile del palazzo di governo, e non si voleva uscire da quell'anticamera, da quest'atrio, da quel cortile. Si metteva in un certo punto il bonum comune, alla di cui realizzazione si poteva almeno partecipare, al di sopra dei bona particolaria i quali il centro avrebbe voluto realizzare. Il centro rimaneva fedele a questo suo atteggiamento nuovo per fare tutto quello che la nazione richiedeva, per adempiere tutti gli obblighi nazionali, e in pari tempo il centro era pronto anche ad assumersi le rispettive responsabilità politiche, obblighi nazionali assunti, e in pari tempo pronto ad assumersi anche la responsabilità politica che ne derivava. E Morse dice che l'atteggiamento del centro nel 1916-17, quando Hertling diventava cancelliere, nel 1918-19, quando politici del centro firmavano l'armistizio e entravano nel governo, e infine l'atteggiamento del centro quando votava in favore della legge dei pieni poteri nel marzo del 33, questo atteggiamento era la conseguenza, queste decisioni concrete del centro, dalla seconda metà della guerra mondiale fino al 1933, erano la conseguenza di questo atteggiamento, cioè pronto ad assumersi le responsabilità politiche. Der Kurs des Zentrums als nationale Reichs- und Regierungspartei wurde von den Nachfolgern Liebers in der Zentrumsführung weiter gesteuert, von Peter Spahn, Adolf Gröber, Georg von Hartling, wenn auch mehr in Form einer kollegialen Leitung. Als Gegenspieler dieses stärker konservativen Honoratiorenkollegiums war inzwischen der württembergische Abgeordnete Matthias Erzberger hervorgetreten. Er verkörperte nach der Jahrhundertwende den Prototyp einer neuen Führerschicht im deutschen Katholizismus, die aus dem Kleinbürgertum und der Arbeiterschaft stammte. Diese Generation war nicht mehr mit den Erfahrungen und Erinnerungen aus der sogenannten Heroenzeit des Kulturkampfs belastet. Sie hatte sich inzwischen weitgehend mit dem Kaiserreich ausgesöhnt. Diese Generation musste allerdings zwischen 1900 und 1914 ihr politisches Selbstverständnis und die inzwischen erreichte Anerkennung als Staats- und Verfassungspartei neu erkämpfen. Das geschah nicht ohne jahrelange heftige Auseinandersetzungen. Es ging dabei um den Nachweis, dass die deutschen Katholiken politisch und geistig mündig seien. Dieser Nachweis wurde von einer Minderheit, einer sogenannten integralistischen Minderheit, in Frage gestellt. Sie wurde auf das politische und soziale Handeln von kirchlichen Weisungen mehr oder weniger abhängig machen. Nach außen hin kam es dabei zum sogenannten Gewerkschaftsstreit nach der Jahrhundertwende unmittelbar, gleichsam als Vorpostengefecht zu dem einige Jahre später einsetzenden sogenannten Zentrumsstreit. Es ging im Kern darum, ob die Zentrumspartei und die inzwischen angewachsenen christlichen Gewerkschaften, die interkonfessionell waren, nur katholischen Mitgliedern offenstehen sollten oder aber ob sie interkonfessionell ausgerichtet werden konnten. Es gab Strömungen im Katholizismus, die sich zur katholischen Einengung aussprachen, eine Linie, die sehr verkürzt auf eine Abschirmung gegenüber der Welt hinauslief. Eine sogenannte Berlin-Trierer Richtung, die kleinbürgerlich-konservativ geprägt und kulturell diasporahaft verengt blieb. Diese Richtung blieb am tradierten Bild eines ständig gegliederten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems orientiert. Auf der anderen Seite stand die sogenannte Köln-Gladbacher Richtung. Sie kam vom heutigen Sprachgebrauch aus als wirtschaftsliberal und demokratisch bezeichnet werden. Diese Mehrheit stand auf dem Boden der gegebenen, das heißt der liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung des Kaiserreichs und der modernen Industriegesellschaft. Es kam zu einem erbitterten Ringen zwischen diesen beiden Richtungen, ein Ringen, in das nicht nur der deutsche Episkopat, sondern auch der Vatikan hineingezogen wurde. Das war kein Zufall, da die Kurie unter Pius X. Und seinem Kardinalstaatssekretär gegen den sogenannten Modernismus einen weltweiten Kreuzzug führte. Im Zusammenhang dieses sogenannten Integralismus-Streits wurden politische Parteien wie das Zentrum von der Kurie misstrauisch beurteilt. Dunque, la politica del centro, di partito del Reich e nazionale, fu continuato dopo la morte di Liebo dai suoi successori, da Gröber, Spahn e Hertling, i quali però, al contrario dei predecessori Windhorst e Liebo, non potevano più dirigere il partito in modo così dittatoriale però dovevano accettare una direzione più collegiale del partito. Contro questa direzione collegiale, sempre rappresentata da appartenenti alla grande o media borghesia, insorgeva dall'inizio del nostro secolo un nuovo ceto dirigente di cui il prototipo è stato Matthias Erzberger. Erzberger che rappresenta proprio questa nuova classe dirigente del centro che proviene dalla piccola borghesia oppure anche da ceti quasi operai, artigiani, operai. In pari tempo rappresenta una nuova generazione che non ha vissuto le esperienze del Kulturkampf, che si sente già conciliata col Reich, con la realtà del Reich tedesco. Però proprio questa nuova generazione doveva assumersi negli anni fra 1900 e 1914 un nuovo conflitto nel quale questo nuovo gruppo dirigente e tutto il partito doveva provare che i cattolici erano ormai politicamente adulti e maturi e indipendenti, dovevano provare di nuovo che il cattolicesimo politico costituiva una forza puramente politica e nazionale, indipendente da ingerenze ecclesiastiche, perché proprio in quel periodo incominciò e fu poi proseguito quel conflitto fra i cattolici in cui una minoranza integrale, integralista, stava contro la maggioranza più aperta del partito. La minoranza integralista voleva di nuovo attuare una politica cattolica, cioè voleva informarsi in tutti i campi della politica sociale a dei principi ecclesiastici e più direttamente in queste discussioni si discuteva la questione se sia ai sindacati cristiani sia al partito del centro potevano appartenere soltanto dei cattolici o anche dei protestanti. Abbiamo avuto in questo periodo il Gewerkschaftsstreit, la lotta per i sindacati cristiani, poi la lotta per l'indirizzo politico del centro, ma in ambedue queste discussioni il nucleo della questione era proprio quella o confessionale o interconfessionale. I due gruppi erano quello più minore, il cosiddetto gruppo di Berlino-Treveri, caratterizzato da certi gruppi della piccola borghesia e della nobiltà, gruppi in cui sopravviveva una mentalità di diaspora, cioè di minoranza fra molti protestanti, e in cui si voleva conservare proprio quei orientamenti sociali più conservatori, tipo Vogelsang, di cui abbiamo parlato. Dall'altra parte, il gruppo di Colonia e di Mönchengladbach, perché questa era la sede del Volksverein, un gruppo che accettava le nuove realtà della società industriale e che si potrebbe definire come liberale, come economista liberale e in pari tempo più democratico in senso politico. Come già abbiamo visto, ha sottolineato anche Morsai, che in queste discussioni non furono fatte soltanto a livello tedesco, ma portate a Roma. Centrano queste discussioni in tutta questa lotta antimodernista che Pio X e il suo segretario di Stato facevano contro i vari tipi di modernismi che sotto modernismo pratico si intendeva a Roma anche questa tendenza interconfessionale autonoma dalla gerarchia ecclesiastica del centro, il gruppo di Colonia, maggioranza di Colonia, e dei sindacati cristiani. Però in questa lotta finalmente poi il gruppo più democratico ha vinto. Angesichts seiner konfessionsspezifischen Wählerschaft musste das Zentrum wohl oder übel die kirchliche Autorität, insbesondere die des Heiligen Stuhls, die ja damals noch ziemlich ungeschmälert war, bei den deutschen Katholiken berücksichtigen. Das aber bedeutete, die Partei musste in dem damals üblichen Wettlauf nach Rom um die Gunst des Heiligen Vaters und des Heiligen Stuhles mithalten. Die kuriale Intransigenz im Modernismusstreit belastete die Politik des Zentrums, das allerdings jetzt wiederum verkürzt in diesem Falle seine Bewährungsprobe als politische Partei bestand. Das langjährige innerkirchliche Ringen im Gewerkschaftsstreit und im Zentrumsstreit führte jedoch zu einem antiparteilichen Affekt bei manchen Bischöfen und umgekehrt bei manchen Zentrumspolitikern zu einer starken antikurialen und antiklerikalen Aversion. Auch diese Haltung leitete sich in die Zeit der Weimarer Republik hinüber. Ohne deren Kenntnis sind manche Äußerungen und Reaktionen von Arbeiterführern wie Stegerwald und von Gewerkschaftlern und vom Reichskanzler wie Heinrich Brüning nicht zu erklären. Auch nicht die nachträgliche Interpretation seines Vatikanbesuchs im August 1931. Seit 1887, seit dem päpstlichen Eingreifen in den deutschen Septenatsstreit, also eine innenpolitische Frage, reagierten die Zentrumspolitiker allergisch auf solche vatikanischen Interventionen, genauso wie auf kirchenpolitische Aktivitäten einzelner Bischöfe zugunsten der Reichsleitung. Daraus erklären sich manche Missverständnisse, aber auch viele Schärfen im Gewerkschafts- und im Zentrumsstreit nach der Jahrhundertwende. Für unseren Zusammenhang mag die Feststellung genügen, dass das Verhältnis zwischen Zentrum und Kurie damals wie später immer merkwürdig spannungsreich geblieben und nie wirklich vertrauensvoll geworden ist. Dunque, siccome il centro si basava su un elettorato prevalentemente cattolico, e siccome allora, come ha sottolineato, l'autorità della Santa Sede era ancora abbastanza grande, anche il partito del centro, sì, in confronto ad oggi, i leader del centro dovevano essere interessati, dovevano rendersi conto degli atteggiamenti vaticani e non potevano rischiare una politica contro il Vaticano. Perciò anche in quelle lotte di cui abbiamo parlato, lotta per i sindacati, lotta per l'indirizzo politico del centro, la presidenza del partito, il gruppo dirigente del partito, doveva cercare di essere approvato a Roma e doveva perciò partecipare a quella gara che si faceva a Roma per avere da Roma risposte positive per il proprio indirizzo. In quelle discussioni di allora, il centro è riuscito a mantenere e a rafforzare il suo carattere di partito politico. Però una conseguenza, con ripercussioni che duravano fino nella Repubblica di Weimar, una conseguenza diretta delle discussioni di allora era una certa diffidenza reciproca. Molti vescovi, soprattutto quelli più conservatori, avevano una certa diffidenza contro il partito e contro i sindacati, sin da allora. Mentre dall'altra parte, non pochi dei politici e dei sindacalisti cattolici cristiani mostravano sempre una certa diffidenza, allergia verso la gerarchia ecclesiastica e verso il Vaticano. Bisogna sapere questo retroscena per comprendere, dice Mosè, certe espressioni molto critiche di Adam Stegerwald contro vescovi e curia romana, e bisogna ricordarsi di questo sottofondo anche per comprendere certi giudizi espressi per esempio da Heinrich Brüning per capire il suo atteggiamento verso la curia romana e per comprendere persino l'interpretazione, il giudizio che lui stesso poi nelle sue memorie fa del suo incontro, dell'incontro con Pacelli nel 31 a Roma. Si può riassumere proprio dal 1887, cioè da quella famosa discussione sul settennato di cui abbiamo parlato ieri, il centro reagiva proprio con una certa allergia contro ogni ingerenza ecclesiastica nel campo politico e contro ogni presa di posizione di certi vescovi in favore del governo. Allora un rapporto ambivalente e non senza tensioni fra partito e sindacati da una parte e chiesa ufficiale dall'altra. Den nächsten Teil zur Organisation werde ich jetzt praktisch überschlagen und nur in vier Überschriften vortragen. Erstens, lokale und regionale Wahlorganisationen oder Wahlkomitees und Ausschüsse dienten als Organisationsersatz für das Zentrum. Zweitens, die Parteiführung erfolgte ausschließlich durch die Reichstagsfraktion, wobei es hier wieder einen Vorstand gab, der ausschlaggebend war. Drittens, katholische Verbände und Vereine im Lande dienten als Organisationsersatz, unter ihnen als größter und bedeutendster der Volksverein für das katholische Deutschland und schließlich auch die christlichen Gewerkschaften. Und viertens und letztens, die alljährlich stattfindenden Generalversammlungen der deutschen Katholiken, die sogenannten Katholikentage, bildeten einen Ersatz für Parteitage, die man ja noch nicht kannte. Dann darf ich gleich zum Schlusskapitel kommen. Dunque, scartiamo il capitolo sulla organizzazione del partito, riassumendo questo problema soltanto in quattro tesi. Come già abbiamo sentito stamattina, comitati locali o regionali fatti per le elezioni che si costituivano soltanto prima delle elezioni erano un certo ersatz, un surrogato di una vera organizzazione del partito. E l'indirizzo politico del partito fu deciso esclusivamente dalla frazione del partito al Reichstag. Punto secondo era questo. Poi, punto terzo, come già abbiamo sentito in altre sessioni, proprio quella rete di associazioni cattoliche formava il surrogato di una organizzazione di partito e fra queste associazioni soprattutto il Volksverein e i sindacati cristiani facevano quello che sotto altre condizioni avrebbe dovuto fare una organizzazione del partito. Infine, quarto, le riunioni generali dei cattolici, cioè i Katholikentage, gli annuali Katholikentage, erano un certo surrogato a dei congressi del partito che non furono fatti. Così passiamo all'ultimo paragrafo. Statt einer Zusammenfassung über Verlauf und Entwicklung der Zentrumspartei im Kaiserreich möchte ich meine Ergebnisse unter folgender Fragestellung zusammenfassen. Was hat der politische Katholizismus in das politische Zeitbewusstsein eingebracht? Acht Thesen sind es, die ich dazu formulieren möchte. Die ersten vier Kriege sind im Papier. Erstens, das Bewusstsein von der Rolle und von den Möglichkeiten einer Volks- oder Integrationspartei ohne berufs- und klassenmäßige Begrenzung und ohne regionale Verengung. Zweitens, die Fähigkeit und den Willen zum Interessenausgleich und zum Kompromiss, zunächst in den eigenen Reihen, als Voraussetzung für parlamentarische Koalitionsfähigkeit und politische Kontinuität. Drittens, die Bereitschaft zur Übernahme politischer Verantwortung, auch in der Opposition, durch die Mitwirkung an allen sogenannten nationalen Gesetzesvorlagen, die teilweise höchst unpopulär waren, weil damit Steuererhöhungen verbunden sein mussten. Viertens, den Einsatz zur Verteidigung der Gewissensfreiheit und der Grundrechte, das heißt zur Sicherung und Verwirklichung des Rechtsstaats für alle Bürger. Damit verbunden war gleichzeitig eine Schärfung des Rechtsbewusstseins. Die anderen von diesen. Fünftens, die Ablehnung der Staatsomnipotenz sowie aller Staatsstreichpläne und Ausnahmegesetze. Sechstens, der Einsatz zur Erhaltung der föderalistisch-bundesstaatlichen Verfassungsgrundlage als Garant des machtverteilenden Prinzips. Siebtens, die Unterstützung eines umfassenden sozialen Ausgleichs und einer Sozialpolitik, die zwar arbeiterfreundlich war, die aber keine Arbeiterpolitik war. Die Sozialgesetzgebung schuf in Verbindung mit der Rücksichtnahme auf die christlichen Gewerkschaften im Übrigen die Voraussetzung für eine Stärkung des linken Zentrumsflügels und das wiederum war die Voraussetzung für die spätere Regierungskoalition mit der Sozialdemokratie 1919. Achtens und letztens schließlich hat der organisierte Katholizismus auch das Prinzip der richtig verstandenen Eigengesetzlichkeit des Politischen zur Geltung gebracht. Das geschah in einer Zeit, in der die Hierarchie und der größte Teil der Katholiken allem, was nach Verfassungsstaat, Demokratie, Laieninitiative aussah, mit starker Reserve gegenüberstand. Und daran noch eine Folgerung geknüpft. 1890 wie 1914 waren Anhänger und Wähler des Zentrums rechtsstaatlich orientiert und verfassungstreu, aber sie waren weder Demokraten im heutigen Verfassungsverständnis, das heißt also, sie erstrebten keine volle Parlamentarisierung, und sie waren auch keine Republikaner. Sie verstanden Demokratie als Tätigkeit zum Wohle des Volkes, wie es Lieber auf einem Katholikentag einmal ausgedrückt hat, nicht aber als Herrschaft des Volkes. Sie wussten, dass sie im Kaiserreich nur das erreichen und sichern konnten, was sie sich als Volksminderheit aus eigener Kraft erkämpften. Daraus resultierte für das Zentrum ein starkes Gespür für die Möglichkeiten des politisch Machbaren. Ein Gespür, das auch in der Weimarer Zeit eine wichtige Rolle spielte. Die Devise der Zentrumspartei lautete für Wahrheit, Freiheit, Recht. Diese drei Worte ersetzten 40 Jahre lang ein Parteiprogramm und bildeten die politische und ethische Grundlage des Zentrums. Diese Devise war gewiss nicht konkret im Sinne unserer Anforderungen für praktische Anwendung im Einzelfall. Das geschah durch Wahlaufrufe. Gerade deswegen aber blieb diese Devise für Wahrheit, Freiheit, Recht eine überzeitliche Forderung, die 1871 genauso aktuell war, wie sie 100 Jahre später noch ist. Dunque, per concludere, Morzin ha elaborato 8 tesi per dimostrare il contributo che il centro di allora ha portato nella coscienza, nel pensiero e nella pratica politica. Primo, il centro ha sviluppato la coscienza del ruolo e delle possibilità di un partito popolare e un partito d'integrazione, un partito che voleva essere ed era interclassista e che si estendeva su varie regioni. Allora, senza limitazioni in secondo classi o regionali. Poi, secondo, il centro ha sviluppato la volontà ad un componimento degli interessi, la volontà di realizzare dei compromessi prima nelle proprie file così diverse sotto il profilo sociale, come poi compromessi, come premessa necessaria per continuità politica e per la collaborazione. Dass wir morgen, weil wir zeitiger fertig werden müssen, bereits mit dem Vortrag um 8.30 Uhr beginnen. Alle 8.30 Uhr, domani mattina, cominciamo col referato ultimo. Lo credo di sì, perché lui ha domandato di cominciare un po' più. Etwas früher. Dann schließt jetzt 6. Bisher haben sich 3 hier gemeldet. Wir wollen einmal sehen. Es wäre, wenn möglich, wünschenswert, dass wir doch etwa gegen 6:30 mit der Diskussion fertig wären. Aber wenn nötig, können wir das selbstverständlich auch ein bisschen herausziehen. Ich hätte nur einige Bemerkungen zum Wahlrecht. Und zur Wahlentwicklung im Kaiserreich. Zum Wahlrecht wäre vielleicht zu ergänzen, dass aufgrund des armen Unterstützungsparagrafen des Wahlrechts allen denjenigen Personen das Wahlrecht entzogen war, die in dem der Wahl vorangegangenen Jahr arme Unterstützung gezogen hatten. Auch wenn das nur 3 Leute rot waren und auch wenn sie bereits zurückgezahlt hatten. Das ist insofern wichtig, als ja gerade die Katholiken den ärmeren Bevölkerungsschichten angehörten und da es doch wahrscheinlich ist, dass größere Gruppen wahrscheinlich mehrere Hunderttausend bei den einzelnen Wahlen dadurch das Recht verloren, sich an der Wahl zu beteiligen. Und es ist in dem notwendigerweise verkürzten Modell, von Professor Mordei, fehlen ja gerade diese Schichten unterhalb der Arbeiterschaft und unterhalb der Kleinbauern. Zur Frage der Wahlbeteiligung wäre vielleicht zu ergänzen, dass die Unterschiede bei den einzelnen Wahlen, auch in katholischen Wahlkreisen, sehr gravierend waren. Es gab in den 70er Jahren noch Wahlkreise mit 20% Wahlbeteiligung und Wahlkreise mit 90% Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung hat sich zwar angeglichen, aber auch 1907 bestanden Unterschiede zwischen 50% und 90%. Zur Frage der Wahlentwicklung der Zentrumspartei wäre vielleicht zu sagen, dass es doch sehr problematisch ist, so genaue Zahlen wie 85% zu nennen. Zur Frage der Entwicklung zwischen 1907 und 1912 wäre zu sagen, dass der Rückgang des Zentrums nicht so gravierend war, sondern dass man bedenken muss, dass das Zentrum bereits im ersten Wahlgang in sehr vielen Wahlkreisen auf die Aufstellung eigener Kandidaten zugunsten der Kandidaten rechtsstehender Parteien verzichtet hat. Man könnte vielleicht sagen, dass der Rückgang nicht von 19,4 auf 16,4% erfolgt ist, sondern vielleicht von 19,4 auf 18-17,5%. Allora, alcune osservazioni al diritto di voto e allo sviluppo, alla storia delle elezioni. Primo punto, erano esclusi dal diritto al voto tutti quelli che avevano ricevuto nell'anno prima delle elezioni dei sussidi cosiddetti per i poveri. Allora bastava che uno avesse ricevuto un certo sussidio pubblico detto per i poveri e non poteva partecipare alle elezioni. E Arndt crede che sempre 200 fino a 300.000 persone erano esclusi dal diritto al voto per questa ragione. E lui crede che questa osservazione ha un certo rilievo soprattutto perché al di sotto degli operai c'erano altri strati subproletariato. Poi lui ricorda che la differenza fra il numero dei votanti nelle singole circoscrizioni c'è stata assai grande. Abbiamo delle circoscrizioni nel 1970 in cui votava il 20%, mentre ci sono altri in cui votava il 90%. Man mano questa differenza veniva meno, però anche verso la fine dell'impero in certe circoscrizioni votava il 50%, in altre il 70%. Poi lui ritiene molto problematico di citare numeri così esatti come Mosè lo faceva, dicendo per esempio che 86% hanno votato per il centro. Poi infine annota che questa curva discendente fra il 1907 e il 1912 e secondo lui era secondo lui non così grande come ci ha fatto come ci ha notato Mosè, perché dice lui nel 1912 già al primo voto, allora prima del ballottaggio, il centro aveva rinunziato in non poche circoscrizioni a un proprio candidato, ma aveva raccomandato l'elezione di candidati di altri partiti. Vielleicht weitere Fragen zum Wahlrecht, dass man das zusammenfasst. Chi vorrebbe domandare verso questi problemi di diritto elettorale, eccetera? Era veramente così alto il numero di quelli che ricevevano sussidi per i poveri, 200.000-300.000. Ja, noch weiter. Darf ich zusammenfassen? Ich habe in diesem wie in allen anderen Fällen Zahlen nicht um ihres absoluten Wertes gebracht. Und natürlich weiß ich, dass man vor allem die Zahlen hinter dem Komma nicht so ernst nehmen darf bei Wahlentwicklungen, sondern es geht mir um den Trend einer bestimmten Entwicklung. Ich müsste sonst auf schrecklich viele Details noch eingehen, zum Beispiel auf eine Tatsache, die kaum bekannt ist, die Tatsache nämlich, dass der Anteil der wahlberechtigten katholischen Männer, also über 25 Jahre, gegenüber dem Anteil der nicht-katholischen Wähler um 9% niedriger lag. Ich müsste Ihnen dafür die Gründe wieder nennen. Das würde überhaupt nicht aufhören, wenn man sich auf Wahlrechtsdetails einlässt. Ich habe auch das Problem der Stichwahlen gar nicht angesprochen, das natürlich entscheidend wichtig ist. Das heißt, wenn ein Kandidat nicht die absolute Mehrheit erreicht hatte, musste ein zweiter Wahlgang stattfinden und dann galt die relative Mehrheit. Ich habe es deswegen nicht angesprochen, weil das so schrecklich kompliziert ist, aber wichtig natürlich deswegen, weil durch dieses Stichwahlsystem die Parteien zumindest im zweiten Wahlgang zu Koalitionen gezwungen waren und zum Teil sogar zu Koalitionen mit verkehrten Fronten, das heißt in verschiedenen Bundesstaaten anders koalierten bei einzelnen Wahlen. Tausende Einzelheiten gäbe es da noch zu erwähnen. Ich will mich also auf gar keine dieser Details einlassen, sondern nur noch einmal unterstreichen, was mir doch wichtig erscheint, dass die Katholiken insgesamt, was man lange nicht geglaubt und gewusst hat, in geringerem Umfang zur Wahl gegangen sind. Bei uns war immer so das Gefühl, das sind eigentlich die treuesten Wähler. Das ist so im allgemeinen Bewusstsein verankert gewesen. Das war also nicht der Fall. Die Gründe dafür sind zum Teil bekannt. Es war eine zu große Sicherheit in manchen Wahlkreisen, weil man davon ausgehen konnte, das geht schon gut, bis dann vor allem 1912 das große Erschrecken kam, unter anderem durch die Wahlfaulheit vieler Wähler im katholischen Bereich. Aber ich wiederhole noch einmal, die Details habe ich bewusst außer Acht gelassen. Ich habe Ihnen auch nur eine Karte gezeigt, anstatt 13 Legislaturperioden, also 13 Wahlen zu dokumentieren, was natürlich möglich ist. Ich möchte aber mir jetzt doch noch den Spaß erlauben und diese Karte verlängern in die Weimarer Zeit hinein, wobei sich die konfessionelle Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung zwischen protestantischer und katholischer Bevölkerung unwesentlich geändert hat. Das ist nach der Volkszählung von 25, das Blaue sind also die Katholiken. Und wenn Sie jetzt einmal auf diese Konfessionskarte, die Wahlkarte von 1933 legen, dann sehen Sie, dass mit Ausnahme der mehrheitlich katholisch besiedelten Gebiete ausschließlich nationalsozialistische Kandidaten gewählt wurden. Hier gibt es also Bezüge, die sich sehr einfach statistisch und optisch nachweisen lassen. Allora risponde Mosè, che lui ammette senz'altro che i numeri hanno un valore relativo e che lui non è entrato nei dettagli, ma quando lui parlava di questi sviluppi numerici lui voleva indicare certe linee generali che si possono travedere da questi numeri. E se no si dovrebbe entrare in tantissimi dettagli, quel che voleva evitare. Però sottolinea due cose. La partecipazione attiva dei cattolici alle elezioni era minore che in altri gruppi della popolazione. Fra i cattolici c'era sempre un certo numero che non andava a votare, anche perché si era molto sicuri dell'esito positivo delle elezioni, perché oramai si era abituati che in molte circoscrizioni vinceva sempre il centro, fino a quel momento in cui poi nel 1912 si verificò questa svolta, dove spesso per pochi percenti vinceva un altro partito, quello socialdemocratico. Poi, ha detto lui, se si volesse trattare in dettaglio queste questioni delle elezioni, si dovrebbe per esempio trattare questa seconda serie, il ballottaggio, in cui bastava poi la maggioranza relativa. Sì. Dove poi, in cui diventavano necessarie delle coalizioni. Coalizioni che molto spesso furono fatte dallo stesso partito in varie direzioni, cioè che in una regione il partito si alleava con questa, in altro con quest'altra, pesato raggruppamento politico. E qui poi, per dimostrare una certa continuità, Mosè ci fa vedere quelle due carte geografiche che dimostrano una volta la suddivisione confessionale della Germania negli anni 20, seconda metà degli anni 20, e l'altra la divisione dei voti pro-nazisti e non-nazisti il 5 marzo del 33, in cui si vede che soltanto nelle province cattoliche il Partito Nazionale Socialista non ha avuto la maggioranza. Darf ich noch hinzufügen, diese Karte, das ist für die Wahlforschung in Deutschland, vielleicht für die italienischen, für die ausländischen Herren, Damen und Herren interessant, diese Karten sind Vorläufer eines großen deutschen Wahlatlases. Es gibt in Deutschland seit 25 Jahren eine Kommission für die Erforschung der Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, deren Präsident seit vielen Jahren Herr Morsay ist. Und diese Kommission bearbeitet unter anderem einen deutschen Wahlatlas mit allen, un Atlante, di tutte le elezioni dal 61 fino a domani. O almeno fino al 33. Es wird noch wahrscheinlich 10 Jahre dauern, bis das gesamte statistische Material verbunden mit derartigen Karten, aber auch mit anderen grafischen Darstellungen vorliegt und dann ermöglicht in wirklich großem Umfang vergleichende historische Wahlforschung zu betreiben, die gerade für den politischen Katholizismus so besonders wichtig und auch ergebnisreich sein könnten. Allora c'è la stessa commissione, no, per la storia del parlamentarismo dei partiti politici, di cui Röttgen ha parlato all'inizio dei nostri lavori e di cui Mosè è presidente da molti anni, che sta preparando fra l'altro un cosiddetto atlante elettorale. E queste carte che vediamo qui sono fra i lavori che si stanno facendo proprio per realizzare quel atlante, e forse soltanto fra 10 anni si avrà preparato tutto il materiale cartografico e statistico dal quale poi si vedrà lo sviluppo regionale, eccetera, di tutte le elezioni confessionali. Per tutte le circoscrizioni elettorali separate. Dalla fondazione dell'impero bismarchiano almeno fino al 1933. Yeah. So, jetzt Corny. Io vorrei intervenire per chiedere un chiarimento, comunque per una riflessione sul taglio che mi sembra molto molto importante, sul taglio che il professor Mosè ha dato alla sua relazione, e in particolare vorrei riferirmi a quindi l'impressione che questo taglio ha suscitato in me, che il professor Mosse abbia insistito in modo particolare sul concetto di Staatstreue, di Staatspflicht, di adesione al bono comune e di rinuncia al bono particolare dei singoli gruppi, ceti e strati sociali che facevano ovviamente parte del centro e del movimento cattolico tedesco. Per il fatto che credo, per quanto le ragioni che il professor Morsay ha enunciato, analizzato, le cause profonde che il professor Morsay ha analizzato per questa adesione profonda e quasi totale del movimento cattolico tedesco al Reich e ai suoi fini bellici, imperialistici direi, e successivamente anche alla Repubblica, direi che forse queste cause, questa analisi dovrebbe essere completata da un'analisi che tenga conto degli interessi economici e sociali concreti che, non dico tutte le parti componenti del movimento cattolico Germania, ma senz'altro molte di queste parti avevano. E io credo che anche su questo terreno degli interessi economici precisi si possa trovare una coincidenza molto profonda e molto significativa con gli scopi e i fini della politica del Reich imperiale. Prendo solo un esempio che mi è più noto a me personalmente, cioè il problema dell'agricoltura. Dalla tavola che il professor Morsay ha già sottoposto, leggo che tra il 1906 e il 1907 l'unica gegen che si nota è contro la colonial politik. E mi sembra che questo sia abbastanza interessante perché l'agricoltura tedesca, soprattutto i piccoli e medi contadini o anche gli strati sottoproletari di cui parlava Clemens Hart, non erano particolarmente interessati alla politica coloniale che negli anni precedenti in Germania aveva dato scarsissimi risultati economici, soprattutto agli agricoltori, e mentre invece erano molto interessati a un'espansione imperialistica e aggressiva, soprattutto verso Oriente, espansione che naturalmente avrebbe consentito agli Junker, ma non meno che agli Junker, anche ai piccoli e medi contadini magari spossessati dalla rivoluzione industriale e dall'urbanesimo, di trovare uno sfogo che poi naturalmente trovarono dopo il 1939, quando Hitler poi attuò praticamente questa politica di aggressione e di colonizzazione economica di vastissimi territori. Credo quindi che, cioè vorrei quindi un parere, cioè che il professor Morsay desse un parere su questa mia impressione, che anche gli elementi economici, gli interessi economici devono essere presi in considerazione, altrimenti si rischia, io credo, di raffigurarci i cattolici tedeschi come dei poveracci, i quali a milioni, a schiere, hanno seguito come docili pecore una politica che loro dovevano a tutti i costi sostenere soltanto perché si sentivano colpevoli verso lo Stato che avevano messo in crisi con il Kulturkampf o per le altre ragioni che il professor Morsay ha brillantemente spiegato. Also da ist also jetzt gesagt worden, dass bei Herrn Morsay sehr stark unterstrichen wurde, dass die Katholiken gehandelt haben aus Staatstreue, aus Pflichtbewusstsein, aus Interesse am Bonum Commune, welches sie den Bona Particularia vorangestellt hätten. Und dass also von daher, wie Herr Koch sie zusammengefasst hat, Kochny die Zustimmung zum Reich, aber auch zu seinen imperialistisch-kriegerischen Zielen und schließlich auch zur Republik erfolgt ist. Nun fragt er, ob es nicht wirtschaftliche Motive gab, die, wenn nicht für alle, aber doch für viele unter den Katholiken es nahelegten, diese imperialistische Politik zu unterstützen. Denn, er sagt, die einzigen, die ja gegen die Kolonialpolitik waren, waren offenbar vorwiegend agrarisch-bäuerliche Kreise, denen eben offensichtlich die Kolonialpolitik nichts eingebracht hat. Aber, so meint er, diese Bauern, diese Bayern waren dagegen, ja, vorwiegend in manchen Gegenden, das waren ja eigentlich nur die Bayern, die der Kolonialpolitik seien, aber für eine Ostexpansion gewesen, für den Gewinn großer Gebiete, die ihnen dann Verlust die ihren Ersatz für das hätte bieten können, was sie in der Industrialisierung verloren haben. Also er glaubt nicht, dass nur aus einem Inferioritäts- oder Schuldbewusstsein gegenüber dem Staat, sondern auch aus handfesten ökonomischen Interessen die Katholiken eben diese Politik, diese Zustimmung, partielle Zustimmung geleistet hätten. Tja, erstmal alles das wegtue, was ich nicht gesagt habe, dann bleibt als erstes die Tatsache, dass ich nicht gesagt habe, dass die deutschen Katholiken und die Zentrumspartei eine imperialistische Politik unterstützt haben, sondern ich nur gesagt habe, dass sie durch ihre Mitarbeit an den entsprechenden Gesetzesvorlagen gleichsam den militärtechnischen Hintergrund mit geliefert haben. Dass es im deutschen Katholizismus eine Begeisterung für Kolonien gegeben hat, kann man nur sehr, sehr eingeschränkt sagen. Sämtliche kolonialpolitischen Debatten im Parlament, in der Presse, wie auf den Katholikentagen, sind mit einem ganz anderen Argument geführt worden, das Ihnen vermutlich neu ist, mit dem Argument, wir müssen nachdem wir die Kolonien haben, die sind ohne unser Zutun zum Reich gelangt, nachdem wir sie aber haben, müssen wir alles tun, um der dortigen Bevölkerung einen menschenwürdigen Schutz zuteilwerden zu lassen, durch eine Gesetzgebung, die dort noch fehlt. Und wir müssen zweitens alles tun, um sie im Sinne der christlichen Ideen zu missionieren und zu kolonisieren. Das heißt nicht ausbeuten und das heißt auch nicht wirtschaftlich als Freiraum zu benutzen. Im Gegenteil, die deutschen Kolonien sind bis 1914, ja, wie soll ich das sagen, eine Minusbilanz für den deutschen Staatshaushalt gewesen. Sie haben nicht einen einzigen Pfennig eingebracht, sondern sie waren dauernd eine sehr massive Zuverschussungsobjekt. Darf ich Ihnen vielleicht mit einem einzigen Zitat erläutern, was mit diesem Zusammenhang gemeint war von Zustimmung zu nationalen Gesetzen, im speziellen Falle zu den Militärvorlagen. Wenn ich es richtig gehört habe, dann glauben Sie, dass damit eine aggressive Vorbereitung des oder Ausweitung des Imperialismus gemeint gewesen sei. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Erzberger, der für die Zeit des April 1913, von dem das Zitat stammt, sehr repräsentativ für seine Partei ist, weil er der Sprecher zum Heereshaushalt gewesen ist und im Übrigen der beste Etatkenner, den das Parlament damals gehabt hat, hat im April 1913 im Zusammenhang mit einer neuen Militärvorlage, und zwar einer sehr erheblichen Militärvorlage, eine lange Rede gehalten, sehr viele Reden zu Einzelheiten, und hat damit geschlossen, und diese Sätze bitte ich mir zu gestatten, Ihnen zu verlesen, weil ich sie für symptomatisch halte, nicht um einen des Knüllers einer einzigen rhetorischen Äußerung geben. Im Allgemeinen aber glaube ich, so hat er gesagt, als Grundgedanken aussprechen zu sollen, dass die beste und volkstümliche Politik jene ist, welche unserem deutschen Volke den Frieden erhält und welche solche Maßnahmen trifft, dass, wenn es zu einem Kriege kommt, ein rascher Sieg an die deutschen Fahnen geknüpft wird. Das war allgemeine Auffassung ja auch im Ausland. Und jetzt weiter. Wenn man das Jahr 1913, das Jahr der Erhebung des preußischen National... Entschuldigung, 1813, das heißt, hier steht 1913, das ist ein Druckfehler im Parlamentsprotokoll, 1813 anführt, dann bezieht er sich wieder auf 1913, 100 Jahre später, dann soll im Jahre 1913 die ganze Welt sehen, dass die deutsche Vaterlandsliebe in ihrer Entschlossenheit darin besteht, unserem Volk die ihm gebührende Stellung im Völkerkonzert unter allen Umständen zu sichern. Das deutsche Volk ist friedfertig. Von unserem deutschen Vaterland wird keine Nation einen Angriffskrieg zu erfahren haben. Die neue Militärvorlage sehen wir nicht als eine Maßnahme an, die zum Kriege führen, sondern ihn verhindern soll, als einen Appell an die ganze Welt, die Friedfertigkeit des deutschen Volkes nicht zu missbrauchen. Ich glaube, treffender kann man es eigentlich am Ende dieser Periode, die ich versucht habe, sehr kurz darzustellen, nicht ausdrücken, auch heute noch nicht ausdrücken, wenn man den inneren Charakter und den Impetus dieser Politik umschreiben will. Die zweite Frage, nach den wirtschaftlichen Motiven. Natürlich hat es die gegeben und sie hat es sehr massiv gegeben, das ist gar kein Zweifel. Hier müsste man aber jetzt genau wieder für die einzelnen Epochen unterscheiden, welche Motive sind es denn? Wer interessiert sich zum Beispiel 1902 für den Zolltarif? Das ist die Landwirtschaft, die damit massiv geschützt wird. Wer polemisiert dagegen? Die Arbeiterschaft, auch im Zentrum. Warum? Weil dadurch die Brotpreise steigen. Solche Zusammenhänge können Sie fast für jedes Jahr in der Politik auch der Zentrumspartei feststellen. Aber wenn Sie den Überblick über die gesamte Epoche nehmen, werden Sie ebenso rasch feststellen, dass was im einen Jahr den Landwirten gegeben wurde, zwei Jahre später oder früher der Industrie gegeben wurde oder der Arbeiterschaft gegeben wurde. Nicht immer so handfest, nicht immer so in Heller und Pfennig, also in Mark und Pfennig ausgedrückt, aber in der Tendenz und in der Intention. Das ist in einem Falle der Freihandel mit den Gesetzen der Wirtschaftspolitik von 1893, der gegen die Landwirtschaft ist. Das ist 1902 der Schutzzoll für die Landwirtschaft. Das ist die Arbeiterschutzgesetzgebung der Caprivi-Ära für die Arbeiter. Das ist die Versicherungsordnung von 1909 für die Arbeiterschaft. Und so müsste man hier jetzt jede große Gesetzesvorlage nebeneinander stellen. Jetzt die Summe, die Bilanz. Ich habe gesagt, das Zentrum hat eine sozialfreundliche und eine arbeiterfreundliche Politik getrieben, aber keine Arbeiterpolitik. Das heißt, im Schnitt in der Bilanz stehen natürlich diejenigen Gruppen im Zentrum wirtschaftlich gesehen besser da, die die Mehrheit in der Fraktion bildeten. Und das war nicht die Arbeit. Das ist ganz klar, dass die Agrarier aufs Ganze gesehen bei dieser Gesetzgebung, bei der sie mitgewirkt haben, besser abgeschnitten haben, ist ganz zweifellos der Fall. Aber ich glaube, man muss die Dinge hier vom Einzelgesetz und von der einzelnen, vom einzelnen Wahlkampf und von der einzelnen Auseinandersetzung wegziehen. Man muss sich auf die gesamte Ära abstellen und dann, meine ich, pendelt sich das in ganz erstaunlicher Weise aus. Vergessen Sie bitte eines nicht. Es wird so oft angenommen, gefragt, aus wirklicher Unkenntnis und gar nicht provokativ. Warum war nicht gerade wegen dieser sozialfreundlichen Politik, die ja auch der Volksverein unterstützte, eine Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie möglich? Sie war deswegen nicht möglich, von der Sicht der Zeitgenossen her, und wir können das ja nur feststellen, wir können das anders beurteilen, wir müssen es zunächst einmal registrieren. Deswegen nicht möglich, weil die Sozialdemokratie ihr revolutionäres Programm in der Programmatik zumindest nicht aufgegeben hatte. In der Politik sah etwas anders aus. Das aber bedeutete Umsturz der bestehenden Gesellschaftsverfassung auf der einen Seite und atheistisch, militant-atheistische programmatische Grundlage auf der anderen Seite. Von der Sozialdemokratie her gesehen, der schärfste Gegner im Reichstag und in der deutschen Parteienebene war stets das Zentrum. Sodass also von hier aus unter den damaligen Verhältnissen keine Brücke zu schlagen war. Erst die Not des Krieges 1917 führte dann ja zu der Vorstufe der Weimarer Koalition, die ich eben noch nur kurz angesprochen habe. Dunque, una risposta molto lunga e molto complessa. Allora, vuol sottolineare Moseck che il centro non ha sostenuto la politica imperialistica come tale, ma piuttosto quella legislazione che realizzava le premesse tecniche per militari tecniche per quello che poi è stato fatto durante la guerra. L'adesione nelle file del centro per la politica coloniale era solo parziale e i politici del centro dicevano più o meno: dopo che la Germania ha acquisito queste colonie, e questo era già un fatto compiuto senza che il centro ne avesse avuto parte attiva, allora dopo che le colonie ci sono, noi dobbiamo collaborare per garantire alle popolazioni delle colonie un certo stato di diritto e anche un'azione missionaria in senso cristiano. Non si trattava, nella intenzione del centro, di sfruttamento delle colonie, sfruttamento che non è mai stato possibile, perché fino al 1914 la Germania ha investito nelle colonie e non ne ha tirato fuori guadagni. Ci sono lavori recenti sulla storia coloniale che dimostrano che le colonie tedesche e ancora più quelle francesi erano un passivo fino al 1914. Erano in passivo. Io non polemizzo con lei, voglio corroborare. Allora, dice Morvay che non si può dire che il centro avesse preparato la politica di espansione e per dimostrazione di questa sua risposta cita un testo di Erzberger nel 1913, sottolinea che Erzberger rappresentava allora già l'opinione del partito per queste questioni, perché Erzberger era quello che parlava a nome del partito nelle discussioni per il budget militare, e che fra l'altro Erzberger era già allora quello che in tutto il Parlamento conosceva meglio di tutti gli altri il budget imperiale. E poi cita quel discorso in cui alla fine Erzberger dice più o meno: in generale credo che come pensiero fondamentale bisogna esprimere come il nostro pensiero fondamentale che la migliore e la più popolare politica è quella che conserva al nostro popolo la pace, che però in pari tempo crea le premesse perché quando si arriverà ad una guerra si può vincerla velocemente. Se noi ricordiamo oggi, nel 1913, il 1813, cioè l'anno della rivoluzione nazionale contro Napoleone e dell'inizio dello spirito prussiano, allora oggi nel 1913 tutto il mondo dovrebbe sapere che l'amore tedesco di patria e la ferma decisione del popolo tedesco, la ferma volontà, che noi abbiamo la ferma volontà di garantire, di conservare al nostro popolo quella posizione che lui spetta nell'insieme dei popoli. La nazione tedesca vuole la pace e dalla nostra patria nessun'altra nazione ha da aspettarsi una guerra aggressiva. Noi riguardiamo questa nuova legge militare, questo aumento del finanziamento militare, non come una misura che inizierà la guerra, ma che dovrebbe impedire la guerra, come un appello agli altri di non abusare del senso pacifico del popolo tedesco. Questo è il testo erzbergeriano in cui lui dice c'è una risposta. Poi torna alla seconda parte, passa alla seconda parte della domanda, ammette che i motivi economici c'erano, e c'erano anche massicci in tutte quelle discussioni, però qui bisogna distinguere molto esattamente, e si può vedere da prima una certa tendenza della politica economica di quel periodo che dava una volta a quel gruppo, poi ad un altro gruppo, così che infine si arrivava ad un certo compromesso. E qui poi si dovrebbe, per arrivare a delle risposte esatte, si dovrebbe paragonare esattamente l'atteggiamento del partito nei vari anni e nelle varie discussioni, così come per esempio la tariffa doganale del 1902 era in favore degli agrari, così dall'altra parte la legislazione liberista del 1893 era stato in favore dell'industria, e così che man mano si arrivava ad un certo compromesso fra i vari interessi. Però lui ammette che in sostanza all'interno del centro avevano più vantaggi quei gruppi che erano i più forti all'interno di questo partito È così che, siccome nel centro erano rappresentati più gruppi agricoli, agrari, che non operai, che per conseguenza, insomma, tutto visto insieme, gli agrari avevano più vantaggi dalla politica economica del partito. E qui lui dice che molto spesso si domanda perché il centro non abbia cercato già allora una collaborazione diretta con la socialdemocrazia. E la sua risposta è quella che una tale collaborazione, una tale coalizione era, almeno nel giudizio dei contemporanei di allora, e questa deve essere il parametro dei nostri giudizi, non era possibile perché i programmi dei due partiti non erano conciliabili. Il Partito Socialdemocratico di allora, almeno sul livello programmatico, conservava il suo carattere rivoluzionario e conservava anche questo suo carattere ateo, antireligioso e anticattolico, e che proprio per questa contrapposizione programmatica i socialdemocratici di allora vedevano nel centro il partito più nemico che avevano. Soltanto poi i problemi della guerra e la situazione di crisi causata dalla guerra ha creato le premesse per una collaborazione concreta, per la coalizione fra centro e socialdemocrazia. Sono molto breve. Cioè, sono d'accordo che io non volevo prendere il concetto di imperialismo nel senso così, diciamo, sovietico, per dire che con l'imperialismo si spiega tutto, no? E niente, in realtà. L'imperialismo è soltanto un lato della faccenda. Il discorso dell'economia nel suo complesso, credo che non so mo se abbia detto qualcosa di contrario a quello che ho detto io. Ma ho l'opinione invece che per quello che riguarda la citazione di Herzberger, a parte quello che Herzberger ha detto poi dopo 1914, la mia impressione personale è che questa citazione non provi tanto la volontà pacifista di Herzberger quanto provi il contrario. Perlomeno bisognerebbe parlare a questo punto, se non si vuole parlare di cattiva volontà, bisognerebbe parlare perlomeno di cecità, di Blindheim, di fronte also a cose che avvenivano sotto gli occhi e che ovviamente non si capivano. Der Corny will ganz kurz sagen, dass das Zitat von Herzberger ihn in seiner Ansicht, wobei er mit Imperialismus nicht den sowjetischen Imperialismus von heute meint, sondern den Imperialismus von damals, dass er, dass das Zitat von Herzberger ihn in seiner Ansicht nicht vom Gegenteil seiner Ansicht überzeugt hat, sondern im Gegenteil in seiner Ansicht bestärkt hat, denn er sieht in diesem Zitat die Voraussetzungen für die Äußerungen Herzbergers nach 1914 während des Krieges, und wenn er ihm schon nicht schlechten Willen im Jahr 1913 unterstellen will, ich meine hier wahrscheinlich das Zitat, wir wollen nur den Frieden und wollen uns nur verteidigen, so müsse er ihm doch Blindheit unterstellen. Ja, politische Blindheit ist ein anderes Kapitel von der. Dieser Eigenschaft möchte ich also keine Partei und weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, auch in der Gegenwart freisprechen. Aber das ist kein Kriterium für den Historiker. Man kann das am biografischen Fall Herzberger natürlich leicht exemplifizieren. Aber vielleicht sollte ich in dem Zusammenhang sagen, dass ja die Mitwirkung des Zentrums in Bezug auf die Außenpolitik gleich null war. Und die Mitwirkung an der Militärvorlage bestand ja nun auch nicht etwa darin, besonders aggressiv die Dinge voranzutreiben, sondern ganz klar aufgezählte Posten in dicken Gesetzesvorlagen haushaltsrechtlich zu prüfen und zu akzeptieren und den anderen nicht. Und diese Prüfung hatte Konsequenzen, Steuererhöhungen, neue Vermehrung der Truppen, als Reaktion in diesem Falle auf vorangegangene französische Militärvorlagen und. Das war ein Kreislauf damals internationaler Art, auch ein Rüstungswettlauf, den man sehen muss. Lassen Sie mich bitte noch einen Punkt ergänzen, der vorhin zu kurz gekommen ist, da ich ihn ausgelassen habe und der vielleicht nicht manches klärt, aber einiges erläutert. Die Tatsache, dass diese Partei Vertreter aller Berufs- und Volksschichten zu ihren Mitgliedern und Abgeordneten zählte, zwang zu einem permanenten Ausgleich, Interessenausgleich. Das war auf der einen Seite sehr vorteilhaft, weil man sozusagen den Reichstag in nuce in dieser Fraktion hatte. Auf der anderen Seite bedeutete das aber auch, wie es ein Abgeordneter mal ausdrückt, alle Schwierigkeiten, die das Deutsche Reich im Großen hat, haben wir im Kleinen. War ein Vorteil insofern, als dadurch die berühmte parlamentarische Kompromissfähigkeit erst möglich wurde, die die anderen Parteien ja damals nicht praktiziert haben. Das möchte ich ausdrücklich erwähnen. Zum Zweiten aber hatte dieser permanente Ausgleich eine ganz große Gefahr für die Wirkung, für die Propaganda und für das Selbstverständnis der Partei. Warum? Weil dadurch profilierte Aussagen zu bestimmten Fragen und Vorlagen, auch wirtschaftlicher Art und wirtschaftlicher Interessen, selten möglich waren. Man musste also dauernd balancieren, nach innen im eigenen Saft sozusagen, im eigenen Kreis, sich zunächst einmal zurechtfinden, das berühmte gute Recht finden, dahinter stehen dann noch irgendwelche Ordo-Gedanken vom möglichen, sinnvollen und sogar zwangsmäßigen Ausgleich. Man musste dann aber diesen Ausgleich nach außen den eigenen Gruppen gegenüber vertreten. Und das Ergebnis war natürlich großenteils keine Politik, sondern Taktik. Das zeigte sich im Parlament darin, dass man zum Beispiel in der ersten und zweiten Lesung eines Gesetzentwurfs gar nichts sagte oder zwar lange redete, aber inhaltlich nichts sagte, man also nicht erkennen ließ, wie man bei der dritten Lesung stimmen würde. Das hatte eine Verunsicherung der Wählerschaft zur Folge und der Presse, die heute noch gar nicht angesprochen worden ist, die eine ganz entscheidende Rolle in der Frage der Organisation im Rahmen der Unterstützung von außen findet oder genannt werden muss. Und diese berühmte mittlere Linie war also ein dauerndes Wandeln zwischen zwei Schwierigkeiten. Dass es so lange gelungen ist, hing einfach damit zusammen, dass A, sehr viel guter Wille und B, eine gemeinsame religiöse Grundlage da war, die einfach als Appellationsinstanz funktioniert. Das gab Spannungen, das gab Separationen. Was macht ein Abgeordneter, wenn er nicht einverstanden war in der Fraktion? Es gab keinen Fraktionszwang, statutenmäßig nicht. Der war ausgeschlossen und er wurde auch nicht praktiziert. Sie hat ihn formal auch nicht. Er wurde auch nicht praktiziert. Aber es gab natürlich dissentierende Abgeordnete. Was taten die? Wenn sie in der Fraktionsberatung nicht durchkamen damit, dann gingen sie nicht in die Abstimmung, um nach außen in den Dissens nicht oder möglichst wenig deutlich zu machen. Warum? Weil man sich einer Mehrheitsmeinung dann anschloss. Einer großen Mehrheit in dem Fall. Wenn es eine größere Minderheit war, dann gab man ein gesondertes Votum ab. Auch das hat es gegeben. Die Militärvorlagen sind immer, und Sie haben ja selbst auf das bayerische Beispiel noch einmal angespielt, sind immer mit einer größeren Minderheit oder von einer größeren Minderheit abgelehnt worden. Wobei die dann auch ihre Begründung geben konnten im Parlament. Aber das war die Ausnahme. Die Regel war der Versuch, einen Konsens herzustellen im Vorraum der parlamentarischen Entscheidung, mit der Möglichkeit, mit der Chance dieses Konsenses, mit dem man nach außen treten konnte, aber auch der Gefahr für die eigene Taktik. So, ich glaube, jetzt können wir dies hier, Herr Rosa hat sich jetzt gemeldet. Nein, wir können noch. Muss das übersetzt werden? Oder? Ja. Müssen Sie es übersetzt haben? Müssen wir. Sie wollen la traduzione. Ha bisogno di traduzione dell'ultimo. Dell'ultima risposta, sì. Allora, Morsa dice che il fatto che questo partito comprendeva, come ha detto prima, appartenenti a tutti i gruppi sociali, questo fatto costringeva, come ha detto, ad un atteggiamento continuo verso il compromesso fra vari interessi. Questo era un grande vantaggio, perché proprio si doveva realizzare questo realismo, questo pragmatismo. Però situazione portava anche, aveva anche dei lati negativi, perché chiare prese di posizioni diventavano più difficili. Si doveva sempre cercare di bilanciare l'una opinione con l'altra, si doveva cercare il compromesso all'interno del gruppo e poi anche per fuori. Il risultato era molto spesso un prevalere della tattica sulla politica, e molto spesso da ciò risultava una mancanza di soddisfazione, no? Sia nella stampa sia nell'elettorato, perché non si sapeva esattamente che cosa voleva in verità il centro. Allora, per mantenere questa linea media, si doveva sempre bilanciare, controbilanciare, evitare prese di posizioni troppo chiare, ma lui dice che si poteva mantenere questa linea piuttosto tattica per molta buona volontà e per questa comunanza religiosa, che era praticamente una istanza di appello alla quale poi si poteva appellarsi. E nella frazione del centro nessuno era obbligato a votare con la maggioranza, però normalmente quando per una certa opinione era prevalsa una chiara maggioranza all'interno della frazione, anche in Parlamento tutti quanti votavano nello stesso senso, con certe eccezioni, come questi deputati bavaresi che hanno votato contro la politica coloniale. So, jetzt Herr Rutz. Mosel und ganz zuvor war ganz kurz angedeutet hat in seinem Vortrag, der wahrscheinlich aus lobenswerter Nichtigkeit uns vorenthalten hat, in seit wir uns nicht vorgehen, aber über den Wort Kommune gegeben. Ich scheine mir eben, dass das doch ziemlich wichtig sein könnte für die Identität des Zentrums. Und meine Frage ist dann, anknüpfend an den Vortrag heute Morgen von Herrn Rebe, würde es eine gewisse Verschiebung geben, diesen Boden der Mühle, also aus der Kulturkampfzeit bis in dieser politischen Zeit, könnte man sagen. Das verschärft doch, dass der Boden der Mühle kein stabile Allora il professor Ross domanda che cosa si intendeva col concetto di bonum comune, sul quale insisteva Morsay nella sua conferenza, e richiamandosi a Weber domanda se questo concetto di bonum comune fu variato e fu sviluppato, ha subito delle variazioni dal periodo del Kulturkampf al periodo più politico degli anni dopo il 90. In der Zeit des Kulturkampfs, das heißt also einer existenziellen politischen Bedrängnis, taucht der Begriff gar nicht auf, weil man in der Abwehrsituation steht und nicht nur ganz andere Nahziele hat, sondern als Opposition auch gar nicht in der Lage ist, so etwas wie einen Begriff zu entwickeln, unter dem man Politik betreiben kann. für die Zeit, von der ich sprach, taucht der Begriff auch bei den Zeitgenossen nicht auf. Das ist eine Kurzform, die ich benutzt habe und die besagen soll, dass man hier sich an einem Gemeinwohl interessiert hat und daraufhin abgezielt hat, dass nicht das Gemeinwohl des eigenen Volksteils, also des katholischen Volksdrittels oder der Kirche gewesen ist, kein kirchenpolitisches Ziel, sondern ein staatspolitisches Ziel. Insofern kann man dieses Bonum Commune natürlich nicht konkret umschreiben jedes Mal. Ich kann es nur, indem ich einen größeren Zeitraum parlamentarisch-politischer Arbeit bilanziere und dann sozusagen feststelle, das und das ist im Sinne der Zeitgenossen Mitarbeit an nationalen, staatlichen, sicherheitspolitischen Entscheidungen gewesen. Aber solange ich in der Opposition und existenziell bedrängt bin, kann ich nicht für ein übergeordnetes Ziel, das dann ja auch strittig war, mich einsetzen. Also insofern glaube ich nicht, dass es eine Entwicklung gegeben hat, sondern dass diese Frage damals in dieser Form gar nicht gestellt war während der Kulturkonferenz. Wenn Sie das beschränken auf den Staatsbund, ja. Allora, questa distinzione fra periodo del Kulturkampf e periodo posteriore non si può fare, perché nella situazione di crisi acuta sotto la minaccia diretta del Kulturkampf il centro aveva soltanto dei scopi diretti, cioè la difesa, e non è andato oltre, non ha formulato altri punti programmatici. Per il periodo posteriore non è stato definito dai attori contemporanei di allora il bonum comune. Il bonum comune è piuttosto un concetto, un risultato della ricerca storiografica apportata poi all'azione del partito. E Mosè dice il bonum comune vuol dire non il bene soltanto, il vantaggio del proprio gruppo ma, o della Chiesa, ma collaborare in quanto era possibile, e ciò variava secondo le diverse situazioni, cercare il bene dello Stato e perciò collaborare a quei compiti che dalla maggioranza furono considerati come i compiti di tutti, così per esempio collaborare a quella legislazione militare, nazionale, eccetera. So, jetzt haben wir noch zwei Wortmeldungen, Herrn Wanuschka und Herrn Passerin, und dann können wir... Herr Wanuschka übersetzt selbst. Ich möchte zu dem anknüpfen an ein Wort, das Herr Korni geprägt hat und was jetzt hier auch aufgekommen ist, nämlich die Frage, ob die Katholiken sich, Zentrumspolitiker, sich für nationale Belange eingesetzt haben. Sozusagen, er hat das ironisch gesagt, weil sie ein schlechtes Gewissen gehabt hätten, dass sie dem Nationalstaat mit dem Kulturkampf Schwierigkeiten bereitet hätten. Das ist natürlich sicher nicht der Fall, aber es ist hier ein anderes Problem, das auch für das italienische Beispiel und auch für das österreichische gilt. Das heißt, ich möchte doch darauf hinweisen und möchte Sie fragen, Herr Kollege Moser, ob Sie auch dieser Ansicht sind. Es gibt natürlich bei den Katholiken in allen Ländern, sowohl gerade in Deutschland und Italien, ein Trauma, das Trauma des Vorwurfs der Reichsfeindschaft, der nationalen Verrätertums. Gegen dieses Trauma setzt man sich leidenschaftlich zur Wehr, um zu betonen, wir sind genauso gute, ja vielleicht sogar noch bessere Patrioten als die nationalistische Rechte. Wir lassen uns diesen Nationalgedanken, der in dieser Zeit in ganz Europa ja so stark ist, sozusagen nicht nehmen. Ich glaube, dass hier auch eine Gemeinsamkeit bei den italienischen Strömungen, von denen wir gesprochen haben, vom Clerico Moderatismo bis zur Lega Democratica Nazionale ist, was sie alle verwenden. Katholiken sind genauso gute Patrioten. Dasselbe finden wir auch bei den anderen Reichsfeinden und Internationalisten, nämlich bei der Sozialdemokratie. Ich erwähne nur den in ihren ja allen bekannten, berühmten Wortwechsel des Prinzen Max von Baden und Ebert am 9. November 1918. Herr Ebert, ich lege Ihnen das Deutsche Reich ans Herz, worauf Ebert antwortet, Königliche Hoheit, ich habe für dieses Deutsche Reich zwei Söhne verloren. Und dieses Trauma wirkt noch geopfert. Geopfert. Und dieses Trauma wirkt noch nach, bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Auch da noch, etwa in Deutschland, Schumacher, der den Nationalismus nun auch für die Sozialdemokraten will. Und in Italien, La Democrazia Cristiana, die nach 1945 zeigen will, wir sind in verschiedenen Fragen, Trieste, Südtirol und so weiter, genauso starke Verteidiger wie früher die Destra Nationale. Wir wollen diesen Gedanken nicht den Nationalisten überlassen. Besonders kompliziert wird das für die Österreicher, die einerseits österreichischen Patriotismus betonen, andererseits die österreichischen Christensozialen auch ihre deutschen Nationalen, dass sie also gute deutsche Söhne des deutschen Volkes sind. Auch ein Kunde hat noch nach 45 gelegentlich gesagt, für unser deutsches Volk und so weiter. Also das heißt, es gibt dieses Trauma hier bei allen diesen Katholiken und ich glaube, wir können hier in diesem Prozess des Inserimento der Katholiken in den Nationalstaat auch etwas Gemeinsames sehen, das sich in Deutschland wie in Italien abspielt, wobei wirtschaftliche Interessen sicher auch eine Rolle spielen, aber es ist vielmehr ein psychologischer Prozess. Ich erinnere nur, was unser verewigter Freund und Lehrer Braubach immer erzählt hat, wie in einer Generation die Einstellung zum Deutschen Reich im rheinischen Katholizismus von absoluter Ablehnung bis zur Mitwirkung, Offiziersberuf und so weiter sich gewandelt hat. Voglio tradurlo brevemente, il collega Corni ha detto qui che forse i cattolici tedeschi avevano un po' un sentimento di inferiorità o di coscienza perché avevano creato... ...kommt, dass es in Österreich, Ungarn und in Italien nicht gab, die Situation der Minderheit, die das noch etwas erschwerte und komplizierte. Man war ja nicht nur, ich bitte das nicht zu vergessen, Bürger zweiter Klasse, das war ja die offizielle formulieren, man war ja nicht nur politisch unterdrückt und gesellschaftlich verachtet, sondern galt auch als kulturell rückständig, als wissenschaftlich nicht auf der Höhe, nicht objektiv und als wirtschaftlich nicht zurechnungsfähig. Das muss man im Gemenge sehen. Und dann denken Sie daran, dass Friedrich Wilhelm Förster, der Pazifist, schlechthin, der ja auch die Konsequenzen daraus gezogen hat, in seiner Erinnerung geschrieben hat, der ist aufgewachsen mit der Devise, irgendwo im Fränkischen, glaube ich, war das, liebe deine Nächsten, nur die Katholiken nicht. Allora, Mosa è d'accordo in pieno, aggiunge però una sola osservazione, che cioè i cattolici tedeschi si trovavano, a differenza di quelli austriaci e italiani, in una situazione di minoranza e che si trovavano in una situazione di inferiorità, non solo politica sociale, ma anche culturale. Si disse, voi non potete fare scienze in modo oggettivo, voi non avete raggiunto i livelli della nuova cultura scientifica, e che anche economicamente, realmente, si trovavano in una situazione di inferiorità. E ricorda poi infine un ricordo di Friedrich Wilhelm Förster che disse di essere cresciuto in un ambiente in cui si disse ai bambini tu devi amare il tuo prossimo ma non il cattolico. Darf ich noch eins hinzufügen? Ein Kollege von mir, protestantisch, der vor 50 Jahren, etwas über 50 Jahren in einer norddeutschen Universitätsstadt als Sohn eines Universitätslehrers aufwuchs in Rostock, lernte als Kind, Katholiken unterscheiden sich von Protestanten dadurch, dass sie sich nicht waschen. Un mio amico cattedratico, che è anche un figlio di un cattedratico, ich habe den Namen noch nicht genannt, aber ihr kennt ihn. So, jetzt Herr Passon. No, io non avrei voluto parlare, ma voglio intervenire brevemente per... che Corni non abbia, o meglio, per spiegare una mia quasi impazienza di fronte a un secondo intervento di Corni, che non credo che sia un fatto personale, dipende da questo, che se ci si mette a parlare di imperialismo, allora non si vede. E cioè, o si fa bene o non si fa niente. Cioè, facciamo adesso un esempio, allora tanto vale. quale va. La conversione a certe linee di politiche imperialistiche o aggressive, semplicemente bellicose, è stata in Italia più lenta che in Germania, proprio perché l'Italia non era in forte gruppo, non era tra le potenze di primo piano. La Germania, in Germania si poneva il famoso problema: o essere una potenza mondiale o non essere caduta. E la grande o l'Inghilterra cresce tanto da soffocarsi completamente, e c'era già allora in Germania questo senso complesso ossidionale, che appunto Guido Moli ha spiegato molto bene attraverso parlandoci delle alleanze e dell'isolamento, no? Ma guardiamo un momento, non soltanto ai cattolici italiani, guardiamo ai socialisti italiani. Il Solati si è trovato esattamente nella situazione di Herzberg, e ha preso una posizione simile a Herzberg un paio d'anni prima di lui. Cioè, di fronte a una proposta di credito di guerra, circa 4 anni di fronte alla proposta di crediti di guerra per aumentare la marina italiana, che praticamente, come si diceva allora, era molto sospetto contro chi fosse aumentata, era aumentata piuttosto per paura dell'Austria che poteva fare un attacco preventivo che per paura della Francia. Di fronte a questo, Bissolati cede e i socialisti lo giudicano un traditore, e nel 12 c'è l'espulsione dal Partito Socialista Italiano. Aprini, Bonomi, che nasce un partito socialista. Poi Mussolini, il grande inquisitore, giustiziere di tutti questi, come è noto, verso la fine del 14 volta bandiera e diventa assai peggio dei titolati e dei titolari. Einaudi, il nostro Luigi Einaudi, diceva: ah, io preferisco l'intervento in inglese perché è una talassocrazia ed è meno pericolosa della, non so come si potrebbe dire, della geocrazia. Per esempio, insomma, quale imperialismo preferire, eccetera, eccetera. Herzberger, che effettivamente cede a questa tentazione, come tanti cattolici, ma anche come tanti socialdemocratici tedeschi, vero? A un certo punto, dopo la guerra, appare come un nazionale traditore. È ucciso per questo. Vero. Quindi, bisogna sempre stare attenti che la nostra analisi storica non si trasformi in un processo a un atto, inchiodiamo un uomo a un atto solo. Per questo, adesso si muove vista tanto su Mussolini. È stato sempre un buffone, oppure era un uomo serio finché era socialista e poi è diventato un buffone? Ma questa è una discussione molto viva nella storiografia italiana, per esempio. Non dimentichiamoci che quando Morsi diceva i cattolici tedeschi non volevano sfruttare le posizioni coloniali, ma trarre buon partito da una cattiva scelta colonialista, questo hanno fatto in Italia alcuni socialisti di molti cattolici, tra cui Antonio. Che hanno pensato: ah, potremmo impiantare delle cooperative socialiste nelle colonie, che purtroppo sono state. No? Se facciamo un discorso di imperialismo, non discorso di purtroppo ho sfruttato l'occasione, scusate. Passano, könnten Sie selbst kurz nochmal in Deutsch zusammenfassen? Ja. Wenn man von Imperialismus spricht, dann muss man immer eine lange Rede halten. Und das zeigt, dass ich nicht etwas gegen Kormi hatte, aber nur fürchtete ich, dass wir zu spät zu Hause gingen. Ja. Also, wenn man von Imperialismus spricht, muss man nicht nur von einem katholischen Imperialismus sprechen oder von einer katholischen Neigung oder einem Schivolament, Abgleiten, Abrutschen, so. Sondern auch Affinität. Von einer sozialdemokratischen man kann von den deutschen Sozialdemokraten sprechen, man kann von italienischen Sozialdemokraten sprechen, wie Solati, und auch von berühmten Theoretikern Antonio Labriola, der ganz genau wie die deutschen Katholiken dachte, wir haben jetzt die Kolonien, dann müssen wir zeigen, dass wir diese Leute nicht ausbeuten, sondern dass wir sozialistische Kooperativen in Kolonien bauen können. Morgen wollen Sie dazu noch etwas? Haben Sie noch mal etwas? Im Augenblick nicht, vielleicht kommt noch eine Frage, die ich dann auch nehmen kann. Ist noch eine Frage da? Ja, dann könnten wir zwar theoretisch jetzt die Sitzung aufheben und uns ans Abendessen begeben, aber wir müssen noch der Höflichkeit halber, weil man daher, woher man das Geld kommt, auch zumindest freundlich sein soll, das wäre wohl das Mindeste, noch ein paar Minuten warten, denn der Herr Präsident Kessler ist im Anmarsch und möchte uns noch ein kurzes Wort der Begrüßung sagen. Wir können also seine Ankunft in wenigen Minuten erfolgen soll, erwarten. Wenn aber noch jemand eine Frage hat, können wir die vorher, Herr Urbanin. Ja, also da möchte ich doch noch was fragen. Bitte schön. Sie haben auch von der sozialen Struktur sowohl der Katholiken als auch der Zentrumspartei gesprochen und haben erwähnt, dass am Beginn ihrer Periode etwa 85% der Katholiken durch die Zentrumspartei abgedeckt wurden, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Am Ende der Periode waren es nur mehr 60%. Der Männer. Ich möchte nun fragen, welcher sozialen Schicht oder sozialen Schichten diese noch prospektiven Zentrumswähler, also in welcher Schicht diese verlorenen Zentrumswähler anzuwenden sind. Allora una domanda verso, circa la struttura sociale dei cattolici e del centro. Come vi ricordate, Mosè ha detto che all'inizio del Kulturkampf l'85% dei cattolici votava centro, poi alla prima guerra mondiale era rimasto un 60%. Allora la domanda è questa: da quali classi, da quali strati sociali, a quali strati sociali appartenevano quei cattolici che poi non hanno più votato per il Partito Cattolico? Herr Moser hat mich gebeten, dazu zwei Dinge zu sagen. Zunächst einmal, wir wissen über das Wählerverhalten der Katholiken noch zu wenig, als dass irgendeine Äußerung in Bezug auf soziale Zugehörigkeit, die ich jetzt machen würde, schon so verbindlich wäre wie vieles andere. Es sind zwar Dinge in Arbeit, die aber noch nicht abgeschlossen sind. Dennoch glaube ich, dass man Folgendes sagen kann. Erstens, nicht die Industrialisierung, sondern die Urbanisierung entfremdet Katholiken von der Kirche und parallel, ich will hier gar nicht Ursache und Wirkung fragen, parallel zur Entfremdung von der Kirche tritt auch die Entfremdung vom Zentrum ein. Das ist eine sehr weitreichende These, die nämlich den Entfremdungsprozess von der Kirche nicht von der Entstehung der industriellen Gesellschaft, sondern von der Urbanisierung, die nicht notwendig mit Kapitalismus und Industrie zusammenhängt. Das Beispiel, an dem man das untersuchen muss und kann, ist, ob dort, wo moderne Industrie entsteht, aber nicht die großen Ballungszentren, oder Ballungszentrum ist auch nicht wichtig, sondern die Migration vom Land zur Stadt, dass dort die Arbeiter weiter ins Zentrum wählen. Ich habe Ihnen das Beispiel Saargebiet gegeben, was da nicht ganz zieht. Ich könnte aber industrialisierte Orte, etwa in der Rheinprovinz, in denen nicht alle großen Werke auch der Schwerindustrie sind an Rhein und Ruhr, sondern ich könnte also etwa aus meinem eigenen Heimatort, ich bin einen Kilometer von einem Hochofen geboren, da könnte ich Ihnen Beispiele bringen. Das ist das eine. Also, die wahrscheinliche Lösung heißt Urbanisierung, jedenfalls mehr als Industrialisierung. Die zweite Frage, die sich hier stellt, ist, das Bäuerliche bleibt am stärksten erhalten, das ist klar, sind die Arbeiter, also sind die Berufstätigen, die Erwerbstätigen im sekundären Sektor, sekundärer Sektor ist nach der gesamtvolkswirtschaftlichen Rechnung Handwerk plus Gewerbe, sind sie stärker ist die Tendenz zum Schwinden der Kirchlichkeit bei ihm stärker oder ist sie stärker bei den Angestellten, die ja von der Jahrhundertwende an in immer stärkerem Maße auch zahlenmäßig anwachsen. Und die Angestellten bieten ja ein Problem, das von der Arbeiterfrage sehr zu trennen ist, auch in ihren politischen Optionen, weil das ganze Problem des Angestellten ja gar nicht in den Gesichtskreis von Karl Marx getreten ist. Es ist eben etwas völlig anderes, ob jemand in seinem ganzen Leben täglich 8 Stunden Mahnbrief des Buchstabens K schreiben muss oder ob er an einem Hochofen steht oder an einer Walzenstraße. Und da würde meine Vermutung sein, das ist die zweite These, die ich vorläufig wage, Arbeiter bei Urbanisierung eher als Angestellte. Ich sage es mit Vorbehalt, aber ich glaube, dass diese beiden Dinge sich halten lassen. Bitte schön, Herr Geist. Man kann ja doch zur Entkirchlichung, wenigstens soweit ich das übersehe, reinigen brauchen, einige ziemlich sichere Angaben machen. Und zwar hängen die zum Teil damit zusammen, dass im Verlauf der sehr stark anwachsenden Städte einfach die Pastoralstruktur überhaupt nicht mehr mitkommt. Man muss ja bedenken, dass seit dem Ausbruch des Kulturkampfes etwa mindestens 1,5 Jahrzehnte keine neuen Pfarrei gegründet wird. Was das für eine schnell wachsende Stadt wie Düsseldorf etwa, oder auch Köln, oder Essen bedeutet, liegt auf der Hand. Es gab also zum Beispiel, ich weiß das von den Volksmissionen, nicht, aber bei den Volksmissionen wird ja immer wieder ein Bericht über den Zustand der Pastoral, der Pfarrei, der dort gekannt ist und so weiter angegeben. Und da ist es also ganz interessant, dort wo diese riesen Pfarreien mit völlig unzureichenden Kirchen, die Kirchen fassen die Menge der Leute nicht mehr, da setzt natürlich auch die Entkirchen ein. Und das würde ja denn, wenn man das dann mit Ihrer These verbindet, eine Erklärung dafür sein, dass in diesen Gegenden eben auch entsprechend die Zentrum wählen. Sì, allora il professor Röpken sosteneva che la urbanizzazione è stato il fattore più grave che la industrializzazione, cioè che soprattutto la urbanizzazione, l'ammassamento di tanta gente nelle grandi città ha allontanato moltissimi sia dalla Chiesa sia dal Partito Cattolico. Poi Röpken ha messo in rilievo il difficilissimo problema dei impiegati, di quella classe nuova degli impiegati non previsto nelle teorie di Karl Marx, però l'ha solo menzionato questo problema del nuovo tipo di impiegati. E poi il professor Gatz ha allargato un po' questa osservazione dicendo che soprattutto anche a causa del Kulturkampf per quasi 15 anni non si potevano istituire nuove parrocchie, che proprio in quel periodo in cui avveniva questa grande migrazione interna e l'ammassamento della popolazione delle grandi città, le strutture pastorali rimanevano quelle di prima, cioè non adeguate alle nuove necessità. Darf ich dazu nur eine Antwort noch geben? Was die Wahl von 1912 angeht, wo dieser Prozess am deutlichsten zu greifen ist, ist mit Sicherheit der größte Teil der abgewanderten Zentrumswähler zur Sozialdemokratie gegangen. Das lässt sich also insbesondere am Wahlverhalten in den Großstädten nachweisen. Herr Röpken hat mit Recht eben darauf hingedeutet, dass man noch sehr wenig weiß über die Gründe im Einzelnen, aber das bisschen, was man weiß, stammt übrigens schon von 1928. Und eine Untersuchung aus dieser Zeit, die bei Bachem im letzten Band noch gerade erwähnt ist, weil er das noch mitkriegte für seinen Zeitraum, von Johannes Schauf, wird in 2 Wochen als Neudruck vorliegen, nur um Ihnen zu zeigen, dass diese Dinge bei uns im Augenblick also sehr stark wieder im Gespräch der Forschung sind und dass durch diesen Neudruck, den wir bei der Kommission also in dieser Reihe herausgeben, auch gesehen haben, an welchen Materialien es fehlt. Hier ist noch sehr viel zu tun und hier ist, weiß Gott, jede Arbeit und weitere Vorarbeiten. Sì, Mosè ricorda le elezioni del 1912 come il punto in cui si verificò la rottura oppure l'allontanamento di tanta gente che finora aveva votato centro, e la maggior parte di quelli che allora non votavano più per il centro sono andati alla socialdemocrazia, questo si sa. Le ragioni di questo allontanamento sono poco note. Quelle che sono note, quelle che sono già state oggetto di ricerche, le contiene per esempio un libro di Johannes Schauff pubblicato nel 1928, che però in queste settimane, di cui esce una seconda edizione proprio nella collana qui della Commissione, e Morse chiude dicendo che proprio questi problemi e i cambiamenti fra i vari partiti è un oggetto di studio che oramai in questo momento viene studiato molto attivamente, e che molti problemi sono ancora da chiarire di questo processo e di questi cambiamenti. Allora, mi credo che siano la chiusura della discussione, e posso dare la parola al Passerin per una piccola salutazione al presidente Kessler. Bene, come piccolo passero vallostano di un'altra valle, sono molto indicato per porgere il nome di tutti i seminaristi e il ringraziamento a chi ha aiutato questo seminario di così denso e così vivace, che oggi poi ha culminato proprio con un insieme di discussioni molto, molto più fruttuose, e proprio apprezziamo anche il fatto che abbiamo avuto a vedere così personalmente, tra tante cose che ha da fare, a darci questo saluto. E prima di chiudere, domani ci sentiamo ancora per i miei. Sinceramente, diciamo che dobbiamo dire che questo star qui ci ha reso, per me era, per questa zona qui soprattutto era terra ignota, ci ha reso meglio note le bellezze di questa città, a cui si aggiunge la ricchezza culturale che questo istituto mette in luce. Per la verità sono io, a nome dell'Istituto Trentino di Cultura, che come sapete è un po' il padre di questo istituto di studi storici, porgere il ringraziamento vivissimo a voi, innanzitutto ai professori, non per gerarchia, perché non vorrei cominciare, sono dai studenti, poi arrivare ultimo il capita, ma ai professori che hanno dato per il contributo che hanno fornito a questo seminario, e per tutti voi che siete intervenuti, voi seminaristi, qui a partecipare. Un ringraziamento che, senso che abbiamo con questo, noi troviamo conforto all'attività che attraverso questi istituti noi cerchiamo di fare e finanziare con i soldi naturalmente della nostra gente, ma il vedere personalità, i professori, studiosi e scienziati così, consentitemi di dire senza tante storie, ma così famosi e così di chiara fama, partecipare qui, questo conforta e questo ci convince della bontà della nostra iniziativa. L'argomento poi di questo particolare seminario, direi, mi pare di capire, pur avendo, non potendo assistere direttamente se non ieri, per un pezzetto, ma per quello che ho potuto apprendere, è stato anche particolarmente interessante, e certamente anche in relazione forse un po' anche la situazione politica nostra italiana, ma penso che questo tanti forse interesserà anche non soltanto noi. Auguriamo ai nostri amici non di lingua italiana che non vi interessi nello stesso modo, diciamo così, ma comunque sul piano generale, dico, per quel tanto di bene che sempre c'è in ogni approfondimento, in ogni travaglio, e probabilmente questo è un travaglio storico, ecco, dico che anche questo tipo di contributi rivelano una particolare attualità ed un particolare interesse. Fatto poi della presenza vostra, delle parole che diceva lei e il professore Passerè, dico qua su, abbiamo collocato qui questo istituto, un pochino, queste ville in queste zone che erano già a suo tempo, al tempo del Concilio, era un po' questa la residenza di coloro che il Concilio di Trento hanno fatto, era proprio questa zona qui. Quindi abbiamo collocato qui l'Istituto, la sede dell'Istituto Trentino di Cultura, ed auguriamoci non un nuovo Concilio di Trento, comunque che dal punto di vista della cultura e soprattutto dal punto di vista della partecipazione e da parte italiana e da parte europea, germanica in modo particolare in questa sede, a questi approfondimenti di natura scientifica e culturale, sia veramente produttivo all'interno qui, ma non soltanto qui, anche per la cultura dei due paesi. Adesso non dico di più perché altrimenti vado a dire delle cose che ad entrare in campi che dal punto di vista tecnico sono vostri e non sono certamente nostri, ma comunque mi sia consentito ancora di ringraziare vivissimamente voi, professori, non vi elenco, voi che siete qui, anche quelli che ormai hanno dovuto abbandonare il seminario, ringraziarvi vivissimamente e formulare l'augurio che dovrei formulare a me stesso, in parte come rappresentante del Consiglio d'amministrazione, ma che lo dico al professor Prodi e agli organizzatori, che adesso, in tempi che siano tecnicamente accettabili per non perdere lo smalto e così anche l'attualità, e la vivezza e la vivacità di questi vostri lavori, in tempi, ripeto, abbastanza rapidi, si possa giungere alla pubblicazione degli atti di questo seminario, di questo, come pure degli altri, perché al di là dell'interesse certamente preeminente, qual è quello di voi studiosi che qui approfondite, eccetera, ma possa essere fornita e si possa raccogliere frutti non soltanto qui, ma evidentemente anche fuori di qui. Questo augurio e grazie, sperando che possiamo trovarci in qualche altro seminario. Non lo so se qualche idea che ieri ho sentito così e che è venuta fuori e anche sulla quale anche io certamente sarei estremamente interessato, ma non vogliamo mai noi amministratori imporre, ma diciamo la nostra, e poi voi dite se è giusta o non è giusta, se è matura o non è matura. Ma se è venuta fuori qualche altra idea per qualche altro convegno, non solo ai seminari ma anche di particolari, questo mi farebbe anche molto piacere, venisse discusso. Poi dite di sì, dite che va bene o non va bene, dopo di che passa. Grazie a tutti e arrivederci.